So, jetzt sind wir auf Sendung. Schönen guten Abend zum zweiten Stream der Weltraumaffen. Wie immer am Sonntagabend um 6. Wie ihr letzte Woche ja schon erfahren und vielleicht auch erst gemerkt habt, den deutschen Gamergate-Stream gibt es nicht mehr. Dafür gibt es die Weltraumaffen. Das ist aber großenteils der Name, der sich geändert hat. Und ein paar mehr sind wir geworden, aber ansonsten interessieren wir uns immer noch für Ethics and Everything, nicht nur in Games Journalism, sondern auch in normalem Journalismus, in Politik und in der Gesellschaft. Ja, diese Woche gibt es eigentlich gar nicht so ein beherrschendes Thema. Wir haben ja darüber nachgedacht, was über Datenschutz zu machen, aber das haben wir nochmal zurückgestellt, weil einer unserer Experten da momentan auch nicht da ist. Deswegen werden wir heute einfach über die Woche sprechen, wie wir das vorher auch schon gemacht haben. Gab ja ein paar interessante Dinge. Unter anderem hat zum Beispiel unsere allseits geliebte Aufschrei-Clique einen weiteren Hashtag ins Leben gerufen, namens Behindernisse. Und wie das ja immer bei den Aufschreidamen um benachteiligte Menschen geht, denen es schlecht geht und so, waren da jetzt also nach den von Rassismus Betroffenen und von Sexismus Betroffenen die Behinderten aufgerufen, die Alltagsdiskriminierung zu beschreiben, mit der sie jeden Tag zu tun haben. Ja. Das wurde auch dann sofort von den üblichen Verdächtigen auf Twitter verteilt. Frau Wiezorek hat sofort angefangen zu tweeten, als das losging. Und natürlich habe ich dann auch mal in den Tag reingeschaut und was mich verwundert hat, ist, dass es da viel um Sachen ging wie ich habe eine Nahrungsmittelallergie, aber alle lachen oder ich bin depressiv, aber die Leute nehmen das nicht als Behinderung ernst und ähnliche Dinge. Und das ist ja irgendwie so ein Ding, das zieht sich durch alle Aufschreiproduktionen, sage ich mal. Das ist dieses. Es rücken immer Sachen in den Vordergrund, die meiner Meinung nach gar nicht so viel zu suchen haben. Wenn ich mich mit Menschen mit Behinderung auseinandersetzen will, fallen mir nicht als erstes irgendwie vom Uni-Stress geplagte 20-Jährige ein, die sich darüber echauffieren, dass es zu wenig glutenfreie Mahlzeiten gibt. Sondern da fallen mir Leute ein, die zum Beispiel einen Arm oder ein Bein zu wenig haben oder die aufgrund von einer von irgendwelchen Komplikationen im Leben halt nicht ihren vollen Funktionsumfang sozusagen abrufen können und nicht Menschen, die offensichtlich auch Probleme haben, die vielleicht auch eine Krankheit haben, aber es gibt extra diese zwei Dinge, also Krankheit und Behinderung, zumindest in meinen Augen. Und auch hier wird einfach mal wieder was aufgeweicht, so wie vorher Sexismus und Rassismus durch diese Kampagnen aufgeweicht worden sind, weil jetzt ist es halt schon Rassismus, wenn es in der Mensa Zigeunerschnitzel gibt. Oder wenn ein Mann einer Frau ein Kompliment macht, ist es Sexismus. Und wenn wir jetzt anfangen, auch jede Kopfpersona von irgendwem als eine Behinderung zu sehen, dann sind wir auf dem besten Weg in die 1984-Hölle. Und Ja, also zwar, das ja. Zusammengruppen bringt halt wirklich überhaupt nichts. Also das sind ja teilweise auch Themen, über die man durchaus mal irgendwie eine Unterhaltung starten kann, könnte. Also zum Beispiel psychische Krankheiten, denke ich, gibt es immer noch ziemlich viel so irgendwelche Stigmata in der großen Bevölkerung. Aber ich weiß nicht, ob das irgendwie in die richtige Richtung gehen kann, in so einem Aufschrei-Hashtag. Ich glaube eher nicht. Ja, ich fand es halt auch, also die offensichtliche Abwesenheit von Menschen mit richtiger Behinderung hat mich halt auch verwundert. Die waren ja eigentlich kaum existent. Also es waren die üblichen Leute, die sich lustig gemacht haben da. Ja, die haben vielleicht einfach Besseres zu tun, als zu twittern. Und es waren echt total viel junge Leute, die halt einfach ein Realitätsproblem haben, meiner Meinung nach. Ja. Weil natürlich kann man ein depressiver Mensch sein, aber das wird einem, also man kann dann nicht Behindertenstatus miterlangen, meiner Meinung nach, weil das hieß ja, man müsste dann, das muss dann Rücksicht praktisch genommen werden und dass die Realität muss um diesen Menschen herum so verändert werden, dass er besser leben kann und das ist bei einer Depression nicht der richtige Weg. auch einfach, ne? Wenn er sich da drin einrichten kann, der Mensch. Ja, ich meine, man kann sich ja sein eigenes Leben halt auch irgendwie ein bisschen so weit, wie man es halt kann, so sein Umfeld nach seinen Vorstellungen gestalten. Aber zu verlangen, dass sich die gesamte Welt irgendwie nach deinen Wünschen biegt, ist halt einfach vollkommener Wahnsinn. Ja, und wenn ich glutenfrei essen möchte in der Uni und das gibt's irgendwie nicht genug, dann muss ich mir halt zu Hause glutenfreie Brote schmieren oder Ja. was machen. Also dieses ganze, ja, ich habe jetzt diese spezielle Snowflake-Geschichte hier und ich möchte aber, dass da alle dann auch nach tanzen nach meiner Pfeife. Ja. Es gab einen Moment, wo ich sowas schon mal hatte, wo jemand so versucht hat, so mit seiner Behinderung ein Auftrumpfen, um Macht übereinzukriegen. Das nennt sich Abusive Relationship. Ja, also, und dass sich dann da halt diese Clique hinten dran hängt und dass die Dame, der der Hashtag eingefallen ist, ich weiß gar nicht, ob die vorher schon zu der Mischpoke gehörte, die die anderen Hashtags sich ausgedacht hat oder ob die anderen nur dachten, hey, das ist eine schöne Ergänzung für unser Portfolio. Weil die hat natürlich auch gleich einen Blog aufgesetzt und auf diesem Blog gibt es dann auch schon SpeakerInnen. Und unter den SpeakerInnen finden sich dann auch gleich Personen, die auch an Campusrassismus beteiligt waren. Also, das ist so offensichtlich, wenn man hinguckt, dass es immer die gleichen Leute sind, die versuchen, diese Dinger zu schillen und immer gleich auch SpeakerInnen anbieten und Ja, alles. es ist halt, es wirkt halt so, als es sind halt die sind keine guten Actor. Sie sind halt einfach so Schilds. Sie sind halt, es ist halt krass, wie sie halt immer gleich irgendwie versuchen, darüber Status zu gewinnen und irgendwelche Positionen an weiß nicht, an ihren Kreis weiter zu verteilen. Ja, das, wie oft wir das schon gesagt haben, weiß ich auch nicht, aber das Schlimme ist, die Medien spielen mit. Der Spiegel hat die Woche die Frau Kübra Gümüşsay als ein Beispiel für modernen Feminismus hingestellt. Das ist eine Frau, die den Hijab trägt. Und das versteht sich, also in meiner Welt funktioniert es nicht zusammen, moderner Feminismus und Islam so auszuleben. Ja. Ja. Also, Ja, klar, verstehe ich auch nicht. sozusagen über Oppression rumheulen, aber auf eine andere Seite sich selbst an dem System der Oppression unterdrücken, sozusagen. Ja, und auch im Fall von diesen Behindernissen, also der SWR war sofort zur Stelle mit einem Tweet. Ich weiß gar nicht, also es kamen dann noch einige dazu, müsste ich nochmal nachschauen. Also es wurde auf jeden Fall wieder über die üblichen Kanäle gleich in die Medien verteilt auch. Ich wette, da gibt es echt inzwischen so eine Mailingliste, wo dann gleich an alle Presseoutlets mit Freunden rausgeht. Wir haben einen neuen Hashtag geschissen. Riecht mal. Ja, keine Ahnung. Ja, ich habe mich dann, also der Herr Kogel, Dennis Kogel vom Radio Fritz, ist ja auch jemand, den Zuhörer des Gamergate-Streams schon kennen. Ja, mit dem habe ich gestern auch noch ein kurzes Gespräch drüber gehabt. Der hat dann getwittert, dass er jetzt mit der Initiatorin des Hashtags ein Interview gemacht hat. Und ich habe mir dann mal kurz die Bio von der Dame angeschaut und habe ihm dann geschrieben, hast du sie denn auch mal nach Leuten mit echten Problemen gefragt? Ja, weil ihre eigene Angabe ist ein sehr diffuses Durcheinander aus chronischem Schmerz, chronischer Unlust, Depression, also nichts, was ich als Behinderung sehen würde, einfach auch wieder, sondern es ist eine Krankheit, gegen die man was tun kann. Bei einer Behinderung ist es meist so, dass man da nichts gegen oder wenig gegen tun kann. Ja. Und eine Krankheit ist was ganz anderes. Und ja, weil jemand, ja, eine Depression hat, kann ich nicht verlangen, dass alle außenrum in Watte packen. Ich kann es nur noch Ja, mal aber es ist sagen. halt die Frage, wo man da den Strich zieht. Also zum Beispiel, ich habe mehrere Leute so im Bekanntenkreis, die an multipler Sklerose leiden. Und das ist ja schon wirklich eine Krankheit, die einen wirklich sehr stark behindert. Zwar auch so in Ja, die Schüben, führt ja auch zu Beinen. Behinderungen im Endeffekt. Ja. Viele Leute können ja dann Arme und Beine nicht mehr so benutzen, Ja. wie das vorher war. Klar, die Grenze ist auch irgendwo fließend, aber ich finde halt, es gibt sicher auch Fälle, in denen Depressionen oder psychische Krankheiten so krass sind, dass sie zum Teil die Symptome von der Behinderung zeigen, wie dass man das Haus nicht verlassen kann oder ähnliches. Oder halt einfach, so eine Angst oder Probleme mit Menschen hat, dass man in der Gesellschaft halt einfach nicht klarkommt. Aber das ist, glaube ich, ein verschwindend geringer Teil der Leute, die dann auch auf diesem Hashtag getwittert haben. Ja, und halt einfach darauf hängen zu bleiben, führt halt auch nirgendwo hin. Also ich meine, so ich persönlich, du weißt es ja schon, aber ich persönlich leide ja auch an Depressionen und halt auch an klinischen Depressionen, also diagnostiziert und alles, weil das muss ich auch sagen, kotzt mich auch unglaublich an, diese ganze Tumblr-Mentalität von wegen, ich habe mir das selbst diagnostiziert und sowas. Das finde ich wirklich einen fürchterlichen Zirkus. Aber ich verlange halt auch nicht, dass ich, also klar, hängt meine schlechten Zustände und so hängen auch damit zusammen, dass mich die Welt irgendwie nervt und dass alles irgendwie düster und traurig ist, so, oder vieles. Aber ich verlange eigentlich nicht von der Welt, dass sie sich ändert. Ich verlange eigentlich eher von mir, dass ich irgendwie stärker werde und irgendwie, weiß nicht, irgendwie die Kraft schöpfe, trotzdem weiterzugehen. Ja, das ist ja auch der einzige Weg, weil die Welt, das haben wir inzwischen, glaube ich, egal wie alt wir alle sind, gelernt, dass die Welt sich ein Kehricht drum schert, ja, was wir wollen. Und sich halt zusammenrollen und einfach weiter so irgendwie das Haus nicht verlassen. Und ich hatte auch schon solche Phasen. Aber es bringt halt einfach nichts, da drin zu versinken. Und wenn alle diesen Leuten einreden, dass das die richtige Art ist, wie damit umzugehen ist, und dass alles sich nach ihnen drehen muss, dann haben wir bald irgendwie eine total egomanische Opfergesellschaft. Ja. Ja, aber das ist ja auch, das hat, war dann auch mein Gespräch mit dem Herrn Kogel über Twitter gestern, dass ich gesagt habe, warum leistet ihr dem denn Vorschub, dass sich jemand, der eine depressive Phase, und die haben viele Leute, das ist was anderes halt als eine chronische oder eine klinische Depression, aber wenn die schon glauben, sie seien behindert, ja, ja, weil sie mal irgendwie mit 19 nach... Was bin ich dann? Schwer behindert mit meiner chronischen Depression oder was? Die so heftig ist, dass ich mein Haus nicht mehr verlassen kann oder kaum noch? Ja, also ich weiß nicht. Bitcheck. Das ist halt, und das ist, was ich halt dann auch gesagt habe, zu dem Dennis Kogel nochmal, das ist eine Aufweichung der Begriffe. Und die macht alles unscharf und es macht es ganz einfach, sich in eins von diesen bedürftigen Schemata einzufinden. Ne? Also da, wenn man das so weit verwässert, dass da alles sein kann, im Endeffekt, ich bin von einem Hund gebissen worden, Behindernisse. Ne? Ich meine, Wörter verwässern sind diese Leute ja auch schon professionell fast. Ja, aber das, leider wurden wir dann kurz geschlossen, weil er irgendwie da zu seiner Sendung musste, aber er hat das auch nicht verstanden, was ich damit meine, mit diesem Aufweichen. Ne? Das war ihm irgendwie nicht klar. Und er wollte da auch, also, er konnte da irgendwie meinen Standpunkt nicht einnehmen, aber das verstehe ich auch wiederum nicht wirklich, weil gerade an diesen Behindernisse wird es doch sehr klar. Ne? Und ich habe halt auch versucht, ihm das mit Campusrassismus nochmal zu erklären, mit den Zigeunerschnitzeln und den weißen Profs, dass das halt kein Rassismus ist, sondern dass das andere Gründe hat. Aber ja, da redet man teilweise halt auch mit Wänden. Aber wobei ich sagen muss, mich hat es gewundert, dass er mich weder geblockt hatte offensichtlich, noch mir das Gespräch verweigert hat, obwohl wir ja schon einige Male nicht so nett zu ihm waren. Muss man ihm auch irgendwie anrechnen. Ja. Andererseits, vor einer Weile hätte man noch gedacht, das wäre irgendwie so der Normalzustand, dass man nicht jeden blockt, der irgendwie eine andere Meinung ja hat. Ja. Hast du gut gemacht, Dennis Kogel, bist du heute mal kein Hurensohn. Streiche ich sie mal toll durchs Haar. Ist aber eigentlich eine schöne Überleitung, weil der Dennis Kogel ist ja auch ein großer Freund des New Games Journalism und auch ohne Gamergate-Motto kamen wir nicht umhin, alle irgendwie unser persönliches Glas Champagner aufzumachen diese Woche, glaube ich. Also mir ging es zumindest ein bisschen so. Weil Dennis Kogels Interviewpartnerin von der letzten Republika oder wo sie waren, ist keine Spielejournalistin mehr. Lee Alexander hat ihren Abgang aus dem Spielejournalismus zelebriert diese Woche. Das war das Amaze Festival in Berlin. Oh, entschuldige. Ich wollte es nur ergänzen. Ja, also sie sagt selber, dass sie mit Offworld ein ganz tolles Ding geschaffen haben. Offworld war ja die Seite, die Unterseite praktisch von Boing Boing, wo sie gelandet ist, nachdem sie bei Gamasutra wie auch immer um ihren Job gekommen ist im Zusammenhang mit der ganzen Gamergate-Affäre und den Gamers Are Dead-Artikeln und ihrem Verhalten auf Twitter. Und da gibt es ja, ich glaube, könnte man ganze Folgen zusammenschneiden aus den vergangenen Streams über sie. Ja, die Dame hat halt also sich selber nochmal auf die Schulter geklopft, ihren Kickstarter natürlich angekündigt, wie könnte es anders sein, für ein Hardcover-Buch mit den schönsten Beiträgen von dieser Off-World-Seite, auf der Minderheiten und marginalisierte Gruppen über Videospiele schreiben sollten, geschrieben haben oder wie auch immer. Es sieht auch aus, als wäre das Projekt Off-World mit Lee Alexanders Abgang beendet. Ja, so sieht die Seite zumindest für mich aus. Na, das hat ja lange gehalten. Ja, dann hat es sehr lange gehalten. Sie schwärmt auch von 750.000 Aufrufen im Monat. Sie sagt, das war die Spitzenzahl. Ich habe ein Video gesehen von Monday and Matt, habe sogar den Pesky-Adblock nicht angehabt. Und der sagt halt, das war wohl vielleicht mal ein Hoch, aber in den letzten Monaten, soweit er Statistiken ziehen kann, war die Seite bei irgendwie 25.000 Aufrufen. Da muss ich dann auch ein bisschen lachen, weil der Gamergate-Blog von mir, der macht immer noch 10.000 Aufrufe im Monat, obwohl ich seit 2 Monaten zu dem Thema nichts mehr geschrieben habe oder 3. Ja, oder ich glaube, Sargon war es, der in einem Stream irgendwie mal die Besucherzahlen irgendwie mit Social Blade oder wie das hieß, zum Ranking-Tool auf jeden Fall, nee, Alexa war es, glaube ich, irgendwie die Aufrufe vom Ralph Retort mit der Offworld-Seite verglichen hat und da war halt auch ein ziemlich großer Abstand dazwischen. Und ja, also man kann ja von Ralph halten, was man will, aber ja, er scheint noch Reichweite zu haben. Auf jeden Fall. Ja, und die gute Lee hat uns im Unklaren gelassen, was sie in Zukunft machen wird, außer auf den Boden von hochprozentigen Getränkeflaschen zu schauen. Ja. Aber können wir sagen, dass Games Journalism jetzt tot ist? Ich meine, sie war ja Games Journalism. Ja. Das Games Megafon Journalism ist der Artikel 321. Ja. Aber wir Silly Kids können ja dann, es ist ja auch so, sie ist ja auch so unglaublich erwachsen irgendwie. Patrick Klepek hat ihr dann, das ist auch einer von den Journalistenfreunden aus dem Kreis der Indie-Förderer, der hat ihr dann gleich gesagt, oh, wie schlimm und so, und oh, hoffentlich findest du was Tolles, Neues. Und daraufhin hat Frau Alexander ganz erwachsen geantwortet, ich kotze jetzt hier, kotze in den Mülleimer und jetzt bin ich's los. Also sie ist auch wohl ganz froh, aus der Spielewelt weg zu sein. Wie hat jemand gemeint, irgendwie, sie hört auf, über Spiele zu schreiben, weil ihre Lieblingsbase ihre PlayStation nicht mehr mitbringen lässt. Aber das, naja. Ich denke mal, sie wird wie jeder versuchen, wie jeder Spielejournalist bisher, der dem den Rücken gekehrt hat, wird wie jeder versuchen, ein echter Journalist zu werden. Ich wünsche ihr nur das Beste, sage ich mal. Aber bitte komm nicht zurück, Lee. Ja, wahrscheinlich wird sie Journalismusdozent. Wie so diverse Veteranen aus Deutschland. Also ich sag nur der Volker Bodenacker, über den haben wir auch schon mal geredet. Das ist ja auch einer von den Leuten, die meinen, ich sag dir, wie viele Faschisten da in Gamergate sind. Und lauter solche Äußerungen. Und der wurde ja wohl damals so mehr oder weniger genötigt, weil sie keinen anderen Job für ihn hatten, für T-Online über Computerspiele zu schreiben. Und jetzt mache ich das nicht mehr. Gerede klingt auch so ein bisschen so nach dem Motto, die dummen Leute, die regen sich ja eh nur drüber auf, dass ich da zu irgendwelchen Partys eingeladen bin und so nah an der Industrie dran bin. So lustig, wie das kann man ja googeln, irgendwie so ein Interview mal irgendwie geführt, wo es da auch irgendwie drum ging, dass man doch da zu nah dran ist und so. Das war so von ihm so nach dem Motto, so ja. Und dann trifft man sich da natürlich und so weiter und so fort. Und daraus ergibt sich dann natürlich die Anschuldigung, dass man nicht objektiv genug ist. Punkt. Kein Scheiß, ja. Ja, und das ist dieser Typ, der irgendwie Journalismusdozent in seiner Twitter-Bio zumindest mal hatte. Ich weiß nicht, ob er das immer noch hat, aber so die richtige Ausbildung, ne? Ja, aber die Alexander hat ja auch gar nicht, also der Journalismus, den sie macht, und sie wird ja von vielen Leuten, das ist ja das Lustige, oft sagen die Leute, ja, ich finde die Frau scheiße für ihre Ansichten und ihr Benehmen, aber sie schreibt gut. Und das mag vielleicht auch stimmen, aber sie schreibt halt auch sehr speziell und das ist extrem persönlich. Also sie schreibt genau diesen Shoegazing, Navel-Gazing-Journalismus, der halt gerade so in ist. Dieses, oh, die Bar, in der ich sitze, ist wichtiger als das Buch, das ich eigentlich rezensieren soll. Und die Musik, die ich höre, ist wichtiger. LA war doch ein bisschen Trendsetter, was das angeht, glaube ich. Und ich weiß nicht, ob man damit eine Dozentenkarriere starten kann. Ja, ich denke mittlerweile schon, weil das scheint ja irgendwie auch das zu sein, worauf die Leute getrimmt werden. So nach dem Motto, Hauptsache, du erzählst eine interessante Geschichte. Also zumindest nach diesen paar, wir hatten uns ja auch schon mal so hier Stellenausschreibungen angeguckt von der Taz und so. Und da steht dann auch immer so, ja, gute, interessante Geschichten erzählen und so weiter und so fort. Das ist ja immer so diese Formulierung, die da drin auftaucht, was man da so erwartet von einem Journalisten. Und ja, ich meine, das ist ja Narrative über Fakten, ne? Das ist ja eigentlich GMAG schlechthin. Das ist ja der Grund, warum wir immer diese Probleme hatten. Es wird alles irgendwie gefasst in diese Idee, die Leute da gerade mal wieder im Kopf haben, worüber man jetzt mal wieder reden muss, ob das jetzt irgendwie alle sind so total sexistisch hier im Internet zu mir oder so sind. Das ist halt der Aufhänger, damit wird gefahren und wenn du dann irgendwas kriegst, was da nicht reinpasst, dann ist es halt egal, ne? Dann weg damit so. Dann ist es ja uninteressant. Weil, das habe ich auch schon zigmal gesagt, so über die Flugzeuge, die richtig landen, berichtet keiner. Ne? Das ist ja nicht interessant. So. Wenn es keinen Sexismus gibt in der Spieleindustrie, was willst du denn da schreiben? Wenn das dein Grund ist, warum du darüber schreibst, weil es alles so sexistisch sein soll. Ne? Ja, das ist halt die Problematik. Und in Deutschland ist es ja auch angekommen, dass die Frau Alexander da nicht mehr mitmacht. Also zum Beispiel unsere gute Freundin Lesa Sushi hat irgendwie getwittert, dass sie auch noch was spenden wollte für das Buch von ihr. Also die kennen sich alle gut. Lesa Sushi hat da auch gesagt, sie kauft sich eine Curvy-Barbie, weil sie die so toll findet. Also kann sie ja dann die Curvy-Barbie neben das Buch stellen. So sich irgendwie jemandem Geld dafür bezahlen, dass er das Internet ausdruckt, das würde ich auch tun. Das Interessante ist ja, dass das Geld durchaus den Autoren wohl zugutekommen soll. Aber es fehlt halt ein Name, der vor allem in den letzten Tagen irgendwie für Furore gesorgt hat. Das ist nämlich der Name von diesem farbenblinden Gamer, ja, der den Artikel geschrieben hat. Der kommt offensichtlich, obwohl sein Artikel überall gelobt wurde, nicht in dieses Buch. Könnte ja, damit zu tun haben, dass er irgendwie angeblich Gamergate unterstützt hat, aber das ist nur so eine... Ja, aber auch zum Beispiel Farbenblindheit ist halt nicht trendy. Das ist halt nichts, was irgendwie auf der Oppression-Skala irgendwie besonders hoch ist. Das ist ja nicht so wie so Gender-Dysphorie und so. Nicht nur angeblich, ne? Also ich weiß nicht, ob ihr diesen Harmful Opinion Stream gesehen habt. Den habe ich nämlich geguckt, wo er da mit dabei war, der Journalist. Und es scheint ja doch schon so gewesen zu sein, dass er da eigentlich Befürworter war und dass die Leute auch wussten und irgendwann dann alle angekommen sind, so nach dem Motto, Lee Alexander, was hast du da gemacht? Wer schreibt da? Und sie dann irgendwie so ein Disclaimer drüber gepackt hat, so nach dem Motto, dieser Artikel wurde von dem und dem geschrieben. Ja, den habe ich auch gesehen, der war ein bisschen peinlich, ganz klein bisschen. Was dazu passt, ist dieser Artikel, den habe ich auch, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich den rausgefischt habe, auf jeden Fall retweetet hatte, den Kara Allison, die früher für Rock Paper Shotgun zum Beispiel geschrieben hat, die ich glaube auch als freier Mitarbeiter in diesem Polygon Kotaku Bermuda Dreieck unterwegs war. Die hat das retweetet geschrieben, ist das von einer Olivia White. Und das heißt Girl Out of Games, The Cloying Dominance of the Fragile Woman Archetype. Das ist, geht dann halt mal wieder um Frauen und ihre Darstellungen in Spielen. Aber interessant finde ich den Absatz, wo sie sich damit beschäftigt, wie praktisch Frauen aus der Vergangenheit nach den heutigen Kriterien bewertet werden und dass Leute halt abgewertet werden, ne? Und dass zum Beispiel aus der viktorianischen Ära diese Frauen, die als Schriftstellerinnen daraus hervorgegangen sind, dass das absolute Vorkämpfer und Einzelstücke und waren, dass sie aber wegen ihrer viktorianischen Moral und ihrem Anhängen an die damaligen Gesellschaftsstrukturen von den heutigen Feministinnen halt verlacht werden und mit dem Finger drauf gezeigt werden. Darüber schreibt sie halt und wie schrecklich sie das findet. Also Und weit zwar braucht man ja gar nicht zurückgucken. Ne? Man muss sich ja schon allein nochmal anschauen, wie die Leute jetzt über Alice Schwarzer meckern. Und ja. die ist ja nun wirklich so ziemlich in allen Punkten mit denen übereinstimmen. Nur halt eben nicht in dem Punkt, dass sie nicht so intersektionell genug ist, um zu sagen, der braune Mann ist unterdrückter als der weiße Mann. Das ist ja eigentlich der einzige Unterschied. Und damit ist sie natürlich eine Rassistin. Also der Satz, den ich halt besonders bemerkenswert, oder die Sätze, die ich besonders bemerkenswert fand, ich werde mal versuchen, die frei ein bisschen zu übersetzen. Jedes Buch, das ich gelesen hatte, begann mit einem Vorwort darüber, dass die betreffende Autorin in den modernen Zeiten irgendwie es schwer gehabt hat, sichtbar zu sein, ne? Oder halt wenig Publikum hatte. Ne? Und aber sie setzt halt dagegen, dass damals in der viktorianischen Zeit diese Frauen halt eine Riesenkarriere hatten und gefeiert waren. Ne? Also heute sagt sie, dass das ist eigentlich gar nicht so ein Rätsel, warum das so ist, denn wir sind so besessen mit der Frau als als wankender Künstler, der eigentlich das Opfer ist, ja, dass wir einfach nicht den Wahrheiten der Vergangenheit einfach nicht so weit trauen, dass sie unsere konstruierte Wirklichkeit durchbrechen. Ja. Also, dass wir dieses Konstrukt von der, ach, guck mal, die muss es ja schwer gehabt haben damals, ja, dass wir das brauchen, weil das sonst das heutige Narrativ zerstören würde, nämlich dass Frauen durchaus auch aus sich selber heraus erfolgreich sein können in Feldern, wo halt historisch Männer dominiert haben. Ja. Und sie sagt halt auch, das passiert halt heute erfolgreichen Frauen, wird das auch zum Verhängnis, weil ab irgendeinem Punkt dieses Netzwerk, das geholfen hat, dass man erfolgreich wird, dann sagt, ach, jetzt bist du erfolgreich. Jetzt müssen wir uns aber um die anderen kümmern. Und dann wird man einfach fallen gelassen. Und im Zweifelsfall wird noch mit dem Finger auf einen gezeigt. Also, ich habe das Gefühl, dass dieses Narrativ echt an allen Seiten anfängt zu brennen. Weil, wenn selbst so Kool-Aid-Trinker wie Allison solche Artikel retweeten, wenn sie sie denn verstanden haben, weil da steht ja im Endeffekt nichts weiter drin, als dass sie endlich aufhören sollen, die Leute auszugrenzen aufgrund von irgendwelchen immer enger werdenden Maschen in dem Netz. Ja? Weil niemand in der Lage ist, erfolgreicher Künstler zu sein, das sagt sie auch hier irgendwo, die Autorin, und gleichzeitig durch diese ganzen Reifen zu springen, die ihr den Leuten hinhaltet, damit die sozusagen ideologisch pur bleiben oder rein. Ne? Damit man nicht an irgendeinem Punkt halt da mal aus Versehen das falsche Wort sagt und sofort vernichtet wird. Von diesem Mob, der einen vorher hochgejubelt hat. Ja, ich sage nur Zitat Anita Sarkeesian, ne, bei Feminismus geht es nicht um persönliche Entscheidungen. Ja, aber es erinnert mich auch irgendwie an so eine merkwürdige, verunstaltete Spiegelversion vom Death of the Author. Willst du das ein bisschen ausführen? Ja, halt irgendwie so, dass das halt auch irgendwie so, bei dem Death of the Author ist es ja so, dass man irgendwie ignoriert, in welcher Ära der Autor gelebt hat und ihn auf seiner, trotzdem halt auf, zum Beispiel bei H.P. Lovecraft haben sie das ja immer, dass der halt irgendwie einige ziemlich merkwürdige rassistische Ansichten hat oder hatte oder gehabt haben soll und dass das trotzdem schlimm ist, obwohl die damals halt fast jeder gehabt hat in dem Teil der Welt, in dem er sich aufhielt. Und irgendwie, ich habe es noch nicht, wirklich noch nicht ganz zusammenbekommen, wie es sich ähnelt, aber es ähnelt sich auf jeden Fall. Aber wie will ich denn Homer nach heutigen Gesichtspunkten oder Shakespeare nach heutigen Gesichtspunkten beurteilen? Das ist doch im Endeffekt auch wieder nur Spiegelfechten mit mir selber. Also, wenn ich die historische Komponente bei einem Werk komplett rausstelle, Ja, es macht halt das keinen großen Sinn. ist, Man muss halt nee, immer das so. ist halt wie vieles von denen anscheinend nur existiert, damit Leute irgendwie eine Doktorarbeit drüber schreiben. Der Mensch und somit halt auch der Autor existiert ja nicht in einem Vakuum. Und sie reden ja auch immer davon, wie alles irgendwie Social Constructs sind. Und der Mensch ist ja nun mal auch ein soziales Wesen und der ist doch auch von seiner Umgebung beeinflusst. Ja, und der beeinflusst natürlich auch seine Umgebung. Ja, genau. Davon. Also es ist ja alles, ne, so eine Wechselwirkung. Und so ganz ist dieses historische Argument, finde ich das ja so schlau jetzt auch wiederum nicht, weil auf der anderen Seite, ja, man, also es ist ja generell schon eigentlich bekloppt, irgendwie zu sagen, dass Kunst für sich genommen erstmal von allen Leuten immer wörtlich genommen wird und die dann sofort irgendwie beeinflusst. Das ist ja schon mal eine Ansicht, die jetzt erstmal ziemlich heftig ist und wo man auch eigentlich Beweise mal für vorlegen müsste, aber das wird ja dann immer so, das ist die Grundannahme ja mittlerweile, ne? Wie willst du etwa sagen, dass das nicht so ist, dass die Leute da nicht total negativ von beeinflusst werden? Wie bist du denn drauf, ne? Bist du irgendwie so ein hier Entschuldiger von allen möglichen harmful Sachen, ne? Wo sie sich dann da irgendwie drüber aufregen, dass da einer bei Facebook schreibt, hier kauft nicht bei Kanaken oder so, weil sie sich alle denken, dass normale denkende Menschen sowas lesen und sich dann sagen, ach so, kauf nicht bei Kanaken. Ich wollte gerade beim Kanaken was kaufen, so, aber Das ist wie wenn du natürlich so als meine sagst. Mutter mir endlich gesagt hat, dass Vergewaltigung nicht richtig ist. Wenn ich nicht mehr bei sogenannten Kanaken kaufen darf, dann muss ich mir irgendwie so einen blonden, blauäugigen Dönermann suchen. Ja, das ist ja eher Sigurds Dönerladen. Berliner Approbation oder wie das Da auch könnte immer ich dir ja nicht, da könnte ich dir selbst nicht mal Döner verkaufen, selbst als Deutscher, weil braune Haare, braune Augen. Leicht dunkle Ton. Uiuiui. Ja. ja, so oder so, ne? Das ist ja schon mal Banane von vornherein, ne? Also selbst irgendwelche Leute, dann lass die meinetwegen wirklich irre gewesen sein oder so, das kannst du dir trotzdem durchlesen, den Krempel. Ja, mein Lieblingsbeispiel bei diesem ganzen Historienzeug und so ist ja der Martin Luther. Den ganzen Schwachsinn, den der da verzapft hat und vor allen Ja. Dingen in seinen späteren Jahren seines Lebens total umnebelt von Wein, weil der soll ja irgendwie jeden Tag 2 Liter Wein gesoffen haben, der Typ zum Schluss. Und da kannst du heute immer noch deine Kirche nach benennen und Leute, die da sich zugehörig fühlen, können hier einflussreiche Positionen in diesem Land irgendwie genießen. Ne? Und Ja, aber man muss schon sagen, dass deren Schriften wenigstens in der Zeit seit Luther gewisse Interpretationen unterworfen waren und die nicht das mehr so meinte ich im gelten, Prinzip. wie Luther sie geschrieben Ja, hat. das ist ja schon klar, das meine ich ja, aber das ist ja eher, das zeugt ja eher davon, dass sie es halt eben, ja, an der Stelle ja nicht das gemacht haben, was sie ja immer meinen, was alle Leute immer machen. Also sie haben es ja nicht wörtlich genommen und gesagt, so, das steht jetzt hier so drin und deswegen müssen wir das jetzt für alle Zeiten irgendwie so als gegeben hinnehmen. Das ist ja gerade der Witz und auch diese Doppelmoral, die dann da auch wieder vorherrscht, ne? Dass wir halt eben nach heute, nach unseren humanistischen Merkmalen, diese ganzen Sachen alle lesen, alles ausblenden, was da nicht reinpasst. Und früher haben die Leute es halt genau umgekehrt gemacht. Da haben sie halt diese Sachen geschrieben in der Art und Weise, wie sie irgendwie gedacht haben. Und ja, aber das war halt auch nicht alles absolut so. Da gab es auch genug Zeitgenossen, die da ganz andere Ansichten gehabt haben und die da ziemlich drunter leiden mussten, dass da ja solche Verrückten irgendwie einen guten Draht zur Obrigkeit gehabt haben und so ein Zeug. Ja, auch so ideologische Zeiten, wo so alle ankommen und sagen so, ja, hier, wir müssen uns doch um die ganzen Sünder kümmern und so. Da fühle ich mich heute auch stark dran erinnert. Mit diesen ganzen Hexenjagden, die hier gemacht werden. Ja, also gerade im medialen Bereich halt heutzutage. Ja, absolut. Also, ich habe heute erstmal wieder versucht, mir die Folge von Böhmermann anzugucken. Habe ich auch nicht lange durchgehalten. Weil ich habe keine Ahnung, wie man an diesem Flüchtlingsscheißthema da irgendwie sich so dran rumschrubben muss. Jeder muss irgendwie was dazu schreiben, jeder muss seinen Bullshit da irgendwie verbreiten und immer geht es irgendwie darum, wie doof die doch alle sind, die Leute, weil sie es doch nicht einsehen, dass das noch alles nur Hilfsbedürftige sind. Und Stelle nach mal gerne dem. die Frage zurück bei den Leuten, weil sie ja immer auch nicht von wegen Frauen und Kinder reden. Dann gucke ich mir mal die Videos an und denke mir, wo sind die Frauen, wo sind die Kinder? Ja, ich habe mir auch hier von dieser Tante, die jetzt seinen Filmpreis gekriegt hat, für besonders, wie war diese Kategorie? Irgendwas mit von wegen beste Information oder so. Und das hat die dafür gekriegt, dass sie das so eine vom Morgenmagazin hat sie dafür gekriegt, dass sie sich zu so einer AfD-Demo dazugestellt hat und den Leuten das Mikrofon hingehalten hat. Und natürlich zum Schluss wieder so ihre eigene Auslage des Ganzen sozusagen gebracht hat. Und na klar, das ist eine Demonstration. Ich habe da ja auch schon mehrfach hier drüber geredet, dass Demonstrationen, das ist ja so die Dynamik von dem Kram, da kommen irgendwelche Leute hin, die das für wichtig halten. Und ja, die meisten reden da irgendwelche zusammenhanglose Scheiße. Und es ist alles so ein, wir sind da, wir sind die Guten, Dynamik irgendwie, ne? Und das ist rechts wie links meines Erachtens nach genau so dasselbe Muster, nachdem das irgendwie abläuft. Und mittlerweile ja auch, was jetzt irgendwie also wie sie sich darüber aufgeregt haben, dass diese Hooligans gegen Salafisten da irgendwelche Polizeiautos umgekippt haben, ja. Aber das gibt es natürlich bei irgendwelchen linken Demos aus den 60ern, gab es das ja auch schon, ne? Und das ist halt alles so der Kram, ne? Und deswegen würde ich mich da auch nicht hinstellen auf so eine Demonstration. Ich würde da nicht hingehen, irgendwie zu Pegida oder so. Mich geht das schon alleine an, so dieses patriotische Europäer. Da haben sie mich eigentlich schon bei verloren, weil das ist ja eigentlich auch schon wieder so zweimal Identitätspolitik, ne? Wo ich mich eigentlich nicht dazu stellen will, so ein Kollektivismuskrempel da. Und ja, aber das ist dann halt die Art von Leute, die man da irgendwie trifft, ne? Und vielleicht ist es auch unmöglich, darüber vernünftig zu berichten. Vielleicht geht das auch gar nicht, weil was willst du da machen, ne? Wenn du jetzt da irgendwie so einen Heini da zeigst, der da irgendwas vom Pferd erzählt, dann ist es irgendwie doof. Und wenn du, ja, hier diesen einen Politiker, den sie interviewt hat von der AfD, der redet da ganz natürlich geübter Redner so, ne, ganz im Zusammenhang und schön beschwichtigend und so weiter, weißt du natürlich auch nicht, ob der so meint oder nicht oder so, aber es ist im Endeffekt, ist es auch kein Informationswert da drin, ne? Und ja, ne? Aber natürlich hat sie das wieder so, als das ging ja jetzt groß rum, irgendwie ihre Rede, die sie dann da gehalten hat und jetzt diesen Preis angenommen hat, so nach dem Motto, ja, muss sich ja jeder äußern können, du musst ja keine Angst haben. Aber ja, dann kam das Aber, so, das ist mein neues Lieblings-Aber. Ich bin ja kein Rassist, aber, sondern dieses Aber war dann so, ich bin ja für Meinungsfreiheit, aber Rassisten haben natürlich keine Meinungsfreiheit sozusagen zu erwarten. So. Dem muss man ja noch sagen, dass sie Rassisten sind. Ja, Und da geht es dann wieder um die Deutungshoheit und wer da jetzt irgendwie darüber bestimmen kann. Und da habe ich jetzt letztens auch wieder eine schöne Erfahrung gemacht, wo ich da ehrlich mich mit jemandem unterhalten habe. Und dann so ein bisschen, ja, so nach dem Motto, warum interessierst du dich dafür? Warum bist du der Meinung, irgendwie, dass das problematisch ist, dass da irgendwelche Flüchtlinge abhauen, die hier ankommen und dann so im Untergrund verschwinden quasi? Anderswo ist doch auch schlimm und andere Leute bringen doch auch Leute um und die Rechten sind doch auch gefährlich aber dies, aber dies, aber das, aber jenes. Und das sind einfach so Diskussionen, die sich überhaupt nicht lohnen zu führen. Das sind alles Probleme, die miteinander nichts zu tun haben, die man unterschiedlich bewerten muss. Und ich mache mir immer noch viel mehr Sorgen, dass wir hier in Deutschland so die ganze Gesellschaft umstrukturiert wird, weil halt eben irgendwelche Dinge dann passiert sind und dann die Politiker dumm dastehen, wie ja in Köln wieder man gesehen hat mit diesen hier sexuellen Nötigung, Vergewaltigungsparagraphen, die jetzt wieder geändert werden sollen, obwohl das Ganze vom Tisch war. Da sieht man dann mal wieder, wie schlimm das ist, wenn halt eben so eine Panik dann aufkommt und die Leute dann irgendwie unter Handlungszwang sind von diesen ganzen Organisationen, die alle rufen, ja, hier, die wirkliche Gefahr ist doch dies, das, jenes und jetzt drücken wir hier unser autoritäres Gesetz durch, damit wir endlich auf die richtigen Leute den Daumen drauf haben, damit hier solche Sachen nicht mehr passieren. Und das ist einfach die wirkliche Gefahr dabei, klar, irgendwelche und das ist ja auch Ziel von diesem ganzen Terrorismus und so. Ne? Das ist ja so die Leute, die dabei umgebracht werden. Das ist das eine, aber dann ist es ja auch noch so, das Ganze, was dann dahinterher noch danach kommt. Ne? Wenn sie dann alle wieder meinen, so, ja, dass man vielleicht auch keine Karikaturen hier irgendwie zeichnen, ist ja auch irgendwie nicht respektvoll genug oder dies, das, jenes. Ne? Oder dürfen sie sich halt hierüber nicht mehr äußern oder darüber nicht mehr äußern. Und das ist ja dann wirklich das, was ja das Ziel von diesem ganzen Terrorismus überhaupt ist, dass sich die Gesellschaften dann ändern und die Leute dann konvertieren und oder da nichts mehr gegen sagen dürfen, dann war halt eben unser schönes Paradies hier, wie sich die Religion das vorstellt, dann hier irgendwie haben. Und das ist ja nicht irgendwie zum persönlichen Erfolgsgewinn oder so oder irgendwelche Amokläufe von Leuten gegen Menschen, die sie kennen, weil sie sich da ungerecht behandelt fühlen oder so. Das ist damit überhaupt nicht zu vergleichen. Das sind ganz andere Ziele und ganz andere Gefährlichkeit. Ja. Mein Rent der Woche abgeschlossen. Ja, als Ergänzung passt da eigentlich halt, dass diese Geschichte aus Berlin ganz gut dazu mit den Autos, wo halt in der Nacht von Freitag auf Samstag in einem Neubaubezirk am Gleisdreieck in Berlin, das ist wohl, denke ich mal, so ein gentrifizierter Bereich, ne, wo halt alte Wohnsubstanz weggekommen ist und dann halt neue teure Dinge hingekommen sind. Und da sind so 20 bis 40 Leute durch diese Straße gezogen, haben Luxusautoscheiben eingeschlagen, Geschäftsscheiben eingeschmissen und haben dann angefangen, wie die BZ sagt, dann schleudern sie in kleinen Plastikflaschen mitgebrachte Brandsätze in die Autos. Diese gehen sofort in Flammen auf. Steine fliegen in Glasfronten der leerstehenden Geschäfte in den Erdgeschossen. 24 weitere Autos werden demoliert und angezündet. Eine Barrikade aus brennenden Bauzäunen errichtet. Also das war vor 3 Tagen in Berlin. Und ab Sonntag hat sich das Volksfahrräderkommando, haha, sehr lustig, Noske und Ebert zu den Anschlägen bekannt. Man habe Luxuskarren entglast und warm verschrottet. Ja. Also es geht in den Bekennerschreiben wohl noch gegen die Gentrifizierung und es geht auch darum, diese Angriffe sind mehr oder weniger angekündigt gewesen, weil es gab ja vor 4 Wochen oder wann oder 3 Wochen diesen Polizeizugriff in der Riga-Straße in Berlin, wo ein großes Polizeiaufgebot, mehrere hundert Leute dieses besetzte Haus gestürmt haben, um es zu durchsuchen. Ja, und dann haben die Chaoten, wie man sie hier verniedlichend nennt, ich würde der BZ dringend raten, da linksradikale Extremisten zu schreiben, genau wie sie das bei den Rechtsradikalen auch immer machen, weil nichts anderes ist das ja. Die haben geschrieben, sie haben praktisch die Stadt erpresst, sie haben, oder die Polizei, sie haben gesagt, für jede Polizeiaktion wird es 1 Million Euro Sachschaden geben. Ich glaube, sie haben sogar gesagt, 1 Milliarde, das war relativ lächerlich. Aber. 1 Milliarde Euro. Naja, 1 Million Milliarden Dollar. Haben sie schon einen riesigen Todeslaser gebaut irgendwie? Ja. So eine autonome Haie mit Lasern, Lasern am Kopf. Ja. Das war wegen, das, da war so eine Hausräumung vorausgegangen wohl. Ja, nein, es war keine Räumung. Die haben in der Riga-Straße, das muss man sich halt, also das ist ja auch krass, die fordern ja im Endeffekt rechtsfreie Räume. Das sind so besetzte Häuser, wo halt, was weiß ich, wie viele von den Jungs und Mädels drin wohnen oder auch nicht oder mal oder wie auch immer. Crackhäuser. Da wird halt dann auch halt wie sicherlich das ein oder andere an Drogen irgendwie gestasht oder die haben da jede Menge hier diese, wie heißen die, Krähenfüße zum Beispiel aus dem Haus rausgeholt, ne? Die da standen schon einsatzbereit und solche Sachen. Und die haben, und es haben sich auch schon Anwohner beschwert, dass wohl halt diese Leute da so ein bisschen auch so, das ist hier unsere Zone, wir machen hier, was wir wollen, gespielt haben. Ja? So ist die Antifa nämlich dann drauf, wenn sie erstmal irgendwo Oberwasser hat, dann wird nämlich gleich, ne, ein Blockwart wahrscheinlich eingesetzt, der da aufpasst, dass alles glatt läuft und Patrouillen eingerichtet. Ja? Aber wehe, die Nazis machen das. Ja? Ich würde am liebsten, wir hatten es ja letztes schon, diese Patrouillen einfach in die Arena und dann können die Patrouillen sich da in der Arena aufs Maul hauen. Aber das hatte ich ja schon mal, wie ich mal in Berlin war. Da war ich bei jemandem zu Besuch und dann war dann da genau den einen ersten Abend, glaube ich, den ich da war, war irgendwo in der Straße auch eine Räumung. Dann standen die Linksautonomen irgendwie auf den Dächern da bei den ganzen Häusern und haben da mit römischen Lichtern und so halt in diesen Feuerwerksscheiß und so da die Polizisten unten befeuert. Da dachte ich mir, oh, was für Assis. Ja, das ging ja auch dieser Sache in der Riga-Straße ging voraus, dass ein Polizist mehr oder weniger von 2 bis 3 von den Gestalten angerempelt worden ist, ein Zivilpolizist, die den wohl kannten, und die sagt, verpiss dich, das ist unsere Gegend hier. Und er hat gesagt, Moment mal, Jungs, ganz ruhig, und dann haben sie ihn noch ein bisschen geschubst und ihm eine gehauen, und daraufhin kam es halt zu dem Einsatz. Außerdem sind wohl auch schon Polizeiautos aus diesem Gebäude mit Steinen beworfen worden vorher. Das sind ja richtig die moralisch wertvollen Menschen. Ja, überhaupt die Forderung nach einem rechtsfreien Raum, dann könnten die Nazis ja auch rechtsfreie Räume fordern und da Hakenkreuze aufhängen und so einen Scheiß. Wenn das denn ein rechtsfreier Raum ist, wo die sind, kann ich denn da auch reingehen und alle abknallen? Ist ja ein rechtsfreier Raum. Ja, aber rechtsfreier Raum ist doch auch Bullshit. Das ist halt einfach nur ein Alternativrecht. Das ist dann halt denen hier, denen ihre Regeln sind dann ja. Da. Ja, aber die haben doch keine eigentlich, oder? Das ist ja. Doch eigentlich der Kern dieser Geschichte. Das ist ja, was ich auch bei diesem Deutschland-Beleidigungstag immer wieder Leute gefragt habe, was kommt denn, wenn ihr Deutschland endlich, wenn es verreckt ist oder der Volkstod ist, was ist denn dann? Und da konnte mir auch nie jemand von denen eine wirkliche Antwort drauf geben. Ich meine, die könnten ja gerne einen Ort haben, wo ihre Regeln gelten. Ne? Das nennt sich eigene Wohnung haben. Ich meine, wenn ihr euch das nicht leisten könnt, Pech gehabt, Keule. Es gab ja Experimente wie in Christiana in Kopenhagen, da gab es ja auch so ein Viertel, wo nach der 68er sich sozusagen der harte Kern festgesetzt hat und so ein alternatives Ding aufziehen wollte. Und das war ja eine Zeit lang auch praktisch exterritorial, weil die wirklich gesagt haben, so ja, okay, wenn ihr da drin euer Ding macht, solange es nicht rauskommt, könnt ihr da irgendwie machen, was ihr wollt, solange es keine Probleme gibt. Und was gab es dann später? Harte Drogen, Zwangsprostitution, die ganze Nummer, bis sie das Experiment beendet haben. So ein Anarchokram funktioniert nicht. Schon gar nicht mit lauter Leuten, die nur in diesem Abbruchhaus leben, weil sie sonst nichts auf die Reihe gekriegt haben. So eine Kommune, da müssen auch Leute dabei sein, die was können und nicht Steine schmeißen und Krähenfüße löten. Oder wenigstens nicht nur. Ja, wäre schon auf jeden Fall ein Ansatz. Aber wo sind, also stellt man sich mal vor, das hätte die Pegida gemacht, ne? Und hätte Flüchtlingsbusse angezündet. Oh, wer Aufstand. Das wäre krass. Da wäre Martini am letzten. Ne? Aber ich verstehe dieses Zweigleisige ja sowieso nicht. Ne? Ich meine, das ist im Endeffekt ist das Terrorismus. Ich stelle eine Forderung. Nämlich keine Durchsuchungen mehr und untermauere die mit einer Straftat, die dazu dient, Angst und Schrecken zu verbreiten. Das ist eigentlich die Definition von Terrorismus, was die Jungs da in Berlin gemacht haben. Genauso wie halt meiner Meinung nach diese Angriffe auf Asylbewerberheime sowas ähnliches sind. Eigentlich auch als terroristisch bewertet werden müssen. Ja. Das sind halt alles Sachen, die dazu da sind, den Terror in die Bevölkerung zu bringen. Was mich an diesem Scheiß dann halt so abkotzt, ist halt, sag ich mal, eine richtige Gewaltakte nur ernst genommen werden, wenn sie von einer Seite, die halt alle irgendwie hassen, kommt. Und sag ich mal, wenn sie jetzt die Linken so eine Scheiße abziehen, ne, ach, da kann man ja drüber hinwegsehen. Was soll der Scheiß, Alter? Ja, warum heißen die Jungs Chaoten in der Zeitung? Das ist Chaoten, das ist sowas Nettes. Das ist Chaoten, da kriegen wir ja Schlimmeres an den Kopf geknallt, weil wir uns hier einmal in der Woche unterhalten. Nein, wir sind das Propagandaministerium. Ja. Oh. Ja, es ist. Aber so ein Linksspinner ankommen, ey. Das Einzige, mit dem er mich K.O. knockt, haut, ist bestimmt sein Gestank, Alter. Die waschen sich auch nicht, die ekelhaften Wichser. Kotzen wir. Ja, und dann kann man ja auch wieder schön den Bogen halt zu unseren Prinzessinnen schlagen, die jetzt seit neuestem Jahr, das ist ja der Trick seit Köln irgendwie zu sagen, Rassismus und Sexismus kann man nur Hand in Hand bekämpfen. Was rassistisch ist, ist auch sexistisch und was sexistisch ist, ist auch rassistisch. Und was rassistisch und sexistisch ist, ja, das definieren wir. Ja, genau. Wobei ich da ja lustig finde, dass die haben vielleicht ähnliche Narrativen, aber ich glaube niemals, dass sich eine von den Prinzessinnen irgendwie in so ein besetztes Haus trauen würde oder sowas. Das ist doch ein ganz anderes Milieu. Die wohnen ja, ich weiß doch nicht, alle in der Gegend, oder? Ja, aber die wohnen da doch sicher irgendwie in den schönen Vierteln, da wo es schon alles weggentrifiziert ist. Da können sie dann noch so tun, als wären sie irgendwie alternativ oder so, aber eigentlich sind sie halt nur die, weiß ich nicht, die Spießer von morgen. Hm. Ja, ich glaube schon, dass die sich da mal alibimäßig dazugesetzt haben. Für so eine Foto-Op oder sowas. Naja, irgendwer muss das ja auch finanzieren, diesen ganzen. Es gibt unterschiedlich krasse da, also auf jeden Fall bei den Piraten gab es ja damals diese Anne Helm, die war ja schon auch schon ziemlich drin, so mit Molotow und allem. Und es gab ja auch so eine Kontroverse, weil diese eine von denen, Mercedes Reichstein hieß die, schon mal ein super Name, so eine Linke. Die hat damals auf die russische Botschaft Molotow-Cocktail geworfen. Oh, wow. Ja. Das ist aber kein Terrorismus. Und das war auch eine von denen, die also mit dieser Anne Helms zusammen hatten, die sich da ja irgendwie so femenmäßig hingestellt mit Bomber Harris. Und das war das sogenannte, wie hieß das nochmal, Bombergate in der Piratenpartei. Oh ja, das war Oh. wirklich ziemlich bekloppt mit vielen Bergbomber Harris. Ja, das war alles Ja, total das hat bekloppt. Julia Schramm doch die Tage auch wieder irgendwie. Gingen doch diese Tweet-Collagen rum, wo Julia Schramm auch dieses Bomber Harris kommt zurück und so. Ja, das hat sie damals geschrieben, als Ah, schon sie da auf damals. die gemeckert haben. Es war übrigens damals auch Don Alfonso, der das so ein bisschen rausgefunden hat, dass die das waren. Ah, okay. Und weil die Helm hat nämlich auch irgendwann schon mal in der BZ so mit nacktem Oberkörper und irgendeinem anderen bekloppten Spruch, wo sie quasi nicht vermummt war. Und der Witz ist, sie hatte genau die gleiche Hose und dem glaube genau den gleichen Gürtel an. Tja. Wie doof kann man sein, ey? Vermummt man sich und dann so, Ja, soll da ich war mir da jetzt noch nicht einen auch noch neuen irgendwas Gürtel mit kaufen? Brauche ich Tätowierung doch nicht. irgendwie, woran sie die Leute identifiziert hatten irgendwie? Was meinst du? Ich glaube, da war irgendwas mit Tätowierungen irgendwie. Was halt nicht besonders schlau ist, da hätte ich dann irgendwie, weiß nicht, einen Das weiß Klebestreifen ich nicht drüber mehr, aber ich gemacht erinnere oder mich nur noch sowas. an, ja, natürlich die Brüste und vor allen Dingen an den Gürtel, ne? Der Gürtel war, ist halt richtig aufgefallen. Es war halt genau der gleiche Gürtel. Und das ist natürlich dann blöd. Naja, das waren die Heinrichs. Also die waren schon so ein bisschen Hardcore-mäßiger drauf, aber ja, die sind ja auch so Berliner Urtypen und nicht so zugezogen. Ne? Von daher wahrscheinlich schon ein bisschen mehr sozialisiert. Die anderen kommen ja eher so aus dem Raum Hamburg, wo es dann vielleicht noch ein bisschen ja, oberschichtiger ist. Und deswegen kann ich mir die da jetzt auch nicht so richtig vorstellen. Und meistens wohnen die auch immer mit ihrem Freund da irgendwo zusammen und so. Ne? Also so mit Einzelkämpfertum ist da, glaube ich, nicht viel. Da wird dann schön die kleine Familie. So kommen die Männer ihrer Rolle nach als Beschützer. Ist ja auch wichtig. Ja, worüber ich ja noch reden wollte, ist dieses eine Interview, was jetzt die Woche über erschienen ist, von dem Deutschlandfunk Medienquartett, wo sie sich über den Hauptstadtjournalismus unterhalten haben. Das war so die Überschrift des Ganzen. Und ich hatte es gefunden und mehrere von euch hatten es ja auch gefunden, bei Breitbart, witzigerweise, ja mittlerweile auch schon über Deutschland irgendwie Sachen berichten, die ja, sich hier irgendwie keiner so richtig anschaut. Und da dachte ich schon zuerst, die hätten das falsch verstanden, weil die halt da eben geschrieben hatten, so ja, da sagt so ein Journalist live on air, dass quasi Journalisten beeinflusst werden und so die Regierungsmeinungen, die sich davon so hinreißen lassen, das alles so als wichtig zu nehmen und quasi da halt nur in die Richtung dann zu arbeiten. Und dann hatte ich mir das angehört und weil es da halt um Hauptstadtjournalismus dachte, dachte ich schon, die haben das irgendwie verkehrt verstanden, dass es halt wirklich irgendwie so ist, von wegen so dieses Verhältnis Presse und Politik ist ja sowieso immer so ein bisschen davon halt geprägt, dass ja die Journalisten irgendwie auf die Politiker angewiesen sind, dass sie den Zugang kriegen und die Politiker sind auf die Journalisten angewiesen, dass sie positiv über die Ideen von denen berichten, halt so ein, das ist ja so das Spannungsfeld, was es da gibt. Und nee, es ist aber tatsächlich so, dass dann da so ab Minute 27 dann da dieser Herr Dr. Wolfgang Herles, der ehemals Chef war von einem Büro vom ZDF, ich glaube in Bonn, wenn ich das richtig verstanden hatte, dann da sagt, die Themen, über die berichtet wird, werden von der Regierung vorgegeben. Es gibt aber viele Themen, die wären wichtiger. Also wir gehen der Agenda auf den Leim. Und es gibt tatsächlich, das muss ich jetzt an dieser Stelle nochmal sagen, weil es in der öffentlichen Diskussion ist, es gibt tatsächlich Anweisungen von oben. Auch im ZDF sagt der Chefredakteur, Freunde, wir müssen so berichten, dass es Europa oder dem Gemeinwohl dient. Solche Anweisungen gibt es, gab es auch zu meiner Zeit. Es gab eine schriftliche Anweisung, dass das ZDF der Herstellung der Einheit Deutschlands zu dienen habe. Das ist was anderes, als zu berichten, was ist. Wir durften damals nichts Negatives über die neuen Bundesländer sagen. Heute darf man nichts Negatives über Flüchtlinge sagen. Das ist Regierungsjournalismus und führt dazu, dass Leute das Vertrauen in uns verlieren. Und das ist der Skandal. Hashtag Gamergate. Das hat er nicht gesagt, aber das sage ich jetzt. Na, also es ist ja wirklich wieder so, ja, was soll man dem noch hinzufügen? Und außerdem hatten sie sich auch darüber unterhalten, dass ja die Medien wohl neuerdings ihre eigene Aufgabe in Zeiten des Internets, wo ja, wie das der Moderator gesagt hat, die Leute ja schon informiert sind, sei ja jetzt die Aufgabe der Medien, vielmehr die Informationen einzuordnen. Also natürlich den Leuten zu sagen, was sie denn jetzt davon zu halten hätten. Und ja, also das macht mich auch wieder so ein bisschen stutzig, weil ich habe ja eher das Gefühl, dass sie sich ja auch immer darüber aufregen, dass die Leute ja angeblich so wenig wissen, ne, wenn sie dann da irgendwie sagen, so irgendwie so ein in Dresden bei Pegida irgendwen fragen, so ja, wie viele Ausländer gibt es denn in Sachsen? Und die dann irgendwie meinen, keine Ahnung, 20% oder so, dann war jetzt es dann irgendwie 2%. Da heißt es ja mal von wegen so, die Leute haben ja überhaupt keine Ahnung, die wissen ja überhaupt alle nichts. Aber auf der anderen Seite dann wieder behaupten, so nach dem Motto, ja, die Leute wissen ja schon alles und wir müssen denen jetzt noch sagen, was sie davon zu halten haben. Ja, finde ich auch ziemlich krasse Aussage eigentlich so. Also ich bin da immer noch der Meinung, dass sie sich mal mehr an Fakten mal halten sollten und die Leute ein bisschen aufklären über so gewisse Zusammenhänge. Ne? Also da sehe ich definitiv mehr Defizite, als jetzt irgendwie, dass die Leute alle schon so genau informiert wären, was irgendwie passiert und dann nur noch hören müssen, was sie jetzt davon zu halten haben oder wer da jetzt irgendwie ein Rassist ist, weil er welche oder wie geartete Ansicht hat. Ne? Zumal sich ja gerade im Bereich dieser Meinungsbildung mittlerweile im Journalismus, dadurch, dass es ja diese Twitter-Blase gibt, wo sie sich alle gegenseitig folgen können und immer sofort wissen, was der andere denkt, da ja sowieso auch keine Vielfalt mehr irgendwie herrscht und keine Pluralität und keiner da mehr selber mehr groß nachdenken braucht. Weil dann habe ich hier irgendwie, höre ich meine Expertinnen, denen ich irgendwie glaube oder so, ne? Dann höre ich hier, die haben Hashtag ausnahmslos gestartet und sagen mir jetzt, das Problem ist, so die Debatte wird falsch geführt. Das wirkliche Problem ist, wir bedenken gar nicht die Intersektionalität und die Leute hier, diese machen ja jetzt irgendwie rassistisch Stimmung und sind jetzt plötzlich irgendwie auf der Seite von Frauen, obwohl sie es ja vorher nicht gewesen sind. Und ja, dann werden die werden neue Akkus in die Schreibmaschine getan und es wird drauf losgeackert. Immer in diese Richtung. Ne? Und ja, das ist so die richtige Problematik, die den Leuten so ein bisschen abgeht. Was sie nicht so richtig sehen. Scheinbar ziemlich heftig in der ja, drinstecken und nicht so die Perspektive überhaupt haben. Um das, also das hat mich schon ziemlich geschockt, so diese, ja, wie die sich so selber dann wahrnehmen. Ne? Ja. Ich fand auch diesen Hinweis darauf, die Bundespressekonferenz sei ja keine offene Veranstaltung, sondern das sei sozusagen ein Verein und für geladene Gäste und es sei ja nicht für den Pöbel eigentlich. Also sie waren schon so ein bisschen indigniert, dass dieser eine Teilnehmer, der da diesen YouTube-Kanal hat, wo er die Bundespressekonferenz irgendwie praktisch online stellt, das hat ihnen nicht so gut gefallen. Also sie wären da lieber auch unter sich und würden weiter ihr Ding machen. Ja, und vor allen Dingen sei das ja eh nicht so wichtig. Ne? So ging es ja auch so ein bisschen. Ja. Hier gibt es nichts zu sehen. So ist das. Ja gut, aber es ist, läuft ja auch schon so ein bisschen so, also ich hatte das ehrlich gesagt vorher auch nicht gewusst, dass das so eine inoffizielle Nummer eigentlich ist, diese Bundespressekonferenz. Ich hatte das eigentlich eher so, wie hier so die da hier das Presscorps in Amerika vom Weißen Haus quasi, so eine Gruppe. Ich finde auch Bundespressekonferenz klingt doch einfach so. Klingt so, ja. Also ich weiß zwar auch, dass viele Leute da irgendwie hingehen, um irgendwelche Pressekonferenzen abzuhalten, also irgendwelche Firmen und so auch. Also insofern hatte ich da schon irgendwie so ein bisschen, dachte ich so, okay. Also zum Beispiel dieses neue Buch von Carsten Frerk, wo es um Kirchen Einfluss auf die Politik geht, also so Lobbyismus, das wurde da auch zum Beispiel auch vorgestellt, da in den Räumlichkeiten so präsentiert der Presse. Also ja, da habe ich dann schon so ein bisschen gedacht, okay, ist vielleicht doch irgendwie ein bisschen anders. Und ja, aber so von den Antworten jetzt, die Leute da geben, ist es dann aber halt auch schon so hin und her, ne? So wenig wie möglich irgendwie sich zu irgendwem welchen Vorgängen äußern müssen und beschwichtigen natürlich und ja. Obwohl ich es ganz lustig fand. Scheintransparenz, ne? Ist ja alles immer so ein bisschen Scheintransparenz, dass man irgendwie so ein bisschen was redet, was eigentlich keine wirkliche Aussagen hat, dafür werden die Leute ja geschult. Also ich habe zum Beispiel vor einer Weile, war ich hier in Hannover mal bei, es war noch lange vor Gamergate, da war ich hier mal bei so einem Vortrag von Verdi über die Journalisten, die vom Verfassungsschutz beaufsichtigt worden sind, also da überwacht worden sind. Und da war auch die Verfassungsschutzchefin von Niedersachsen da in diesem Panel mit bei und die war früher mal Pressesprecherin beim Verfassungsschutz und das hat man auch richtig gemerkt. Also so jede Frage, die du ihr irgendwie gestellt hast, da hat sie sich so ein Wort rausgepickt und dann quasi gesagt, warum dieses Wort jetzt so da nicht reinpasst, so unpassend ist quasi. Und da, das war ihre Antwort immer auf die Fragen. Also wenn die Leute gesagt haben, so ja, der Verfassungsschutz veranstaltet ja hier so, gibt ja so Unterrichtsmaterial raus für die Schulen. Und warum denn der Verfassungsschutz da jetzt quasi die Unterricht erteilt, wollte da jemand wissen. Und die Antwort darauf war dann so, ja, also Unterricht würde ich das jetzt wirklich nicht nennen. Das sind halt Informationen. Ja, das, ja, ja. Und so hat die jede Frage, hat die so beantwortet mit so einem Ding. Dann hat sich so ein Wort und dann gesagt, nee, also das Wort würde ich jetzt nicht verwenden. Und das war ihre Antwort immer. Also eine Antwort, die wirklich null Aussagekraft hat. Und wo man natürlich auch hinterher nicht sagen kann, ja, was haben sie da jetzt behauptet oder so, ne? Oder warum haben sie denn da jetzt nicht, ne, was sind das für eine Antwort? Immer so ein Ding. Und das ist halt auch das, was so bei so Pressekonferenzen und so diese Sprache irgendwie ist. Ne? Man beschwichtigt so ein bisschen oder man sagt irgendwie so, man kritisiert irgendwie die Art der Fragestellung und lauter so eine Ausweichscheiße. Ja, aber das ist ja eigentlich ein Modus operandi für eine Welt ohne Krise. Da kann man so dieses ritualisierte Ding pflegen und jeder verbeugt sich so tief, wie er muss und so und jeder hat seinen schönen Kimono ja, an und so. So aber das ja nicht, ne? Aber also, wenn halt Druck ist, dann muss man das ablegen und muss wieder anfangen, Politik zu machen. Und du brauchst vor allen Dingen Journalismus, der dann auch in der Position ist, da immer wieder nachzuhaken, solange bis die Leute halt dann mal eine Antwort geben, die eine richtige Antwort ist. Und ja, aber das ist ja auch, ich meine, der Journalismus, da reden wir ja inzwischen auch von riesigen Konzernen, die im Endeffekt, da ist ja nicht mehr die eine kleine Zeitung, ne? oder die eine Zeitung, das gibt es ja eigentlich fast nicht mehr. Ja gut, in Deutschland ja schon noch so ein bisschen, ne? Aber ja, wenn du mal nach Amerika guckst oder wenn so. Wenn FAZ und FR unter dem gleichen Dach sind finanziell, dann weiß ich nicht, ob ich... Ja, es ist schon, und es wird auch wahrscheinlich in Zukunft auch immer schlimmer werden, halt auch durch natürlich die Art und Weise, wie die Branche im Moment funktioniert. Das ist ja eigentlich eher Zeitungssterben, als dass jetzt groß mehr da irgendwie existiert. Aber auf der anderen Seite, ja, sich dann doch so überflüssig zu machen, weil, das muss ich auch nochmal sagen, nochmal zu dem Thema, die Einordnung, ne, soll die Presse irgendwie übernehmen. Also, das ist ja nun wirklich was jeder beschissene Blogger kann. Die Zeitung aufschlagen, gucken, was passiert ist und dann irgendwie schreiben, was er davon hält. Also das ist ja nun mal gerade eigentlich die Sache, wofür ich keine gebührenfinanzierte Medien brauche und keine gelernten Menschen. Aber so. Eine politische Elite kann die sehr gut gebrauchen. Wenn die immer wieder sagen, wie eine Gebetsmühle sagen, AfD böse, Pegida böse und ich kann nur nochmal sagen, ja, ich will keine von den beiden Leuten irgendwie unbedingt an der Entscheidung hier beteiligt haben, aber trotzdem, wenn man sich so benimmt und so ein Werkzeug auch so missbraucht, dann muss man sich nicht wundern, wenn einem das... Ich will auf keinen Fall eigentlich irgendwo einen Einfluss sehen und deswegen finde ich es halt umso schlimmer, also die brauchen sich da auch hinterher gar nicht rausreden, so nach dem Motto, ja, wir haben ja immer schon gegen die agitiert und wir waren ja nicht für die, weil dieses ganze... Dieses ganze Zeug erzählen und hinterher merken das die Leute dann selber. Also wenn ich jetzt irgendwas erzähle über so eine Demo, wo die alle gewesen sind und es stimmt nicht, die wissen das ja, dass es nicht stimmt. Und das ist genauso wie bei uns mit dieser GamerGate-Nummer so, ne? Die können dann noch so viel das irgendwie erzählen und darauf hoffen, dass alle Leute denen das irgendwie glauben. im Endeffekt bricht hinterher so viel weg, ne, bei den Leuten, und das sind dann auch Vertrauensbasis, die nicht wiederherzustellen ist. Also ich kann mir nicht mehr irgendwas angucken, was von Radio Fritz, vom ZDF oder von irgendwelchen von diesen Banden ist, die sich da Kacke ins Gesicht geschmiert haben mit GEMAG-Berichterstattung, ohne dass ich das im Hinterkopf habe. Nein. Geht nicht mehr. Und das ist die wirkliche Gefahr. Und da brauchen sie dann auch echt nicht rumbitschen und das auf andere Leute abschieben, dass die ja die bösen Demagogen hier wären, die alles irgendwie schiefrücken. Weil da sind sie ausreichend dran beteiligt. Und das wegen dem größten, ne, wenn man sich das mal überlegt, wie die rumgeschwafelt haben über Computerspiele. Ne? Mhm. Über so ein Thema schon alleine. Und wenn man das dann wieder vergleicht mit dem Thema, auf das es richtig ankommt, und sich dann überlegt, welche Sachen, Register sie denn da erst ziehen. Ne? Ja. Puh. Ja. Ich wüsste auch nicht, das ist auch so eine Parallele zu Gamergate. Ich wüsste auch gar nicht, wie die ihr Vertrauen wiederherstellen wollen bei mir. Also, das ging mir ja halt, als Gamergate losging, war das ja auch so, dass viele Computerspiele-Seiten haben sich halt gegen die Gamer, sag ich jetzt mal, oder gegen die Unterstützer von Gamergate gewendet und das teilweise sehr massiv. Und da sind ja nicht nur mir Seiten weggebrochen, die ich gerne gelesen habe, aber die ich einfach aus ideologischen Gründen dann nicht mehr unterstützen wollte. Also, wie wollen gerade auch die öffentlich-rechtlichen Medien jemals wieder ernst genommen werden vom kritischen Teil der Bevölkerung, wenn das so weitergeht? Ich meine, diese Talkshow-Veranstaltungen allein, wo so Leute wie Maischberger oder Will offen Partei ergreifen, anstatt mal einfach zu versuchen, echt einen Diskurs. Die geben ja eigentlich nur noch Stichworte, damit so Leute wie Stegner dann ihren Suff rauskotzen können, ja, und Leute anfahren und beleidigen. Ja. Also, aber eine Diskussion zwischen den relevanten Parteien, die moderiert würde von einem Moderator, der den Namen auch verdient, den sehe ich eigentlich nie. Ich verstehe ja nicht, warum holen sie, also erst holen, sagen sie, die sind alle, die kann man alle mit Sachthemen kleinkriegen, und dann schreien sie sich da jedes Mal gegenseitig an, wenn irgendjemand von der AfD da ist. Wie die kleinen Kinder. Gerade diesen Stegner, den würde ich nicht mehr rauslassen, ohne Maulkorb. Der beißt noch den Postboten vor Wut beim nächsten Mal. Den kenne ich gar nicht, aber. Ach, das ist dieser Kleine mit der Brille, der ist schon mal. Vor langer Zeit aufgehört habe, irgendwie mir das überhaupt anzugucken, diese ganzen Diskussionen. Nee, ich habe auch nur Ausschnitte gesehen und Teile gelesen und die Kritiken dazu gelesen, teilweise. Ich gucke mir das auch nicht mehr volle Länge an, aber. Apropos volle Länge, hattest du eigentlich die Rosa-Luxemburg-Stiftung in voller Länge gesehen inzwischen? Habe ich noch gar nicht angefangen. Ich habe nur runtergeladen für spätere Ausbeutung. Ja, da werden wir dann vielleicht nächste Woche drüber sprechen. Also für die Hörer und Zuschauer, das ist die Geschichte. Da gab es ein Panel von der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin zum Thema ausnahmslos Köln etc. pp. Und die Frau Wizorek war da und die Frau Stokowski war da und noch einige andere Linientreue. Zum Beispiel Sabine Haag, eine mir bekannte Dame, die ich damals im Bundestag erlebt habe am 8. Mai letztes Jahr, als ich da war, wo sie mit der Frau Ulla Schwupps oder so ähnlich heißt die, von den Grünen ist eine Bundestagsabgeordnetin, die dann so meinte, so, ja, Sabine, ich nenne dich Sabine, weil wir uns schon so lange kennen und so ein Kram. Und dann ist sie uns nochmal begegnet, diese Sabine, bei so einer unsäglichen Radiosendung in Deutschland Radio Kultur, wo es ums Thema Feminismus ging und wo sie sich da auch äußern durfte. Die war auch damals sehr schlecht, ich weiß nicht mehr genau, was sie da alles für Themen besprochen hatten, aber es war auf jeden Fall ziemlich hässlich, und warum das jetzt bei Deutschland Radio Kultur auch so eine Sendung laufen muss, ist mir auch unbegreiflich. Auf der Seite waren irgendwie so Trompeten abgebildet. Naja gut, so ein paar Arschgeigen können sich auch Trompeten auf ihre Seite packen, aber abgesehen davon sehe ich da den Zusammenhang nicht so richtig. Aber das ist scheinbar... Vielleicht ist das die deutsche Version von Megafon. Das ist scheinbar mittlerweile Kultur in Deutschland, dass man sich darüber aufregt, dass man ja so missverstanden ist als Geschlechterwissenschaftler. dass die Leute immer so böse Sachen sagen, wie, warum glaubst du das eigentlich, was du da glaubst? Und sag doch mal ein Argument. Apropos Argumente und so weiter. Wir müssen uns noch über die Herrschaften von Return of Kings unterhalten. Du meinst die Vergewaltigungsbefürworter. Genau, die Vergewaltigungsbefürworter, die Make Rape Legal Aktivisten, sogenannten. Und zwar war es ja diese Woche irgendwie so, dass diese Herrschaften davor hatten, sich in verschiedenen Städten zu treffen, unter anderem auch in Hamburg, was auf jeden Fall in Deutschland, ich weiß nicht, ob es noch mehr Städte waren, aber ich kann mich nur an Hamburg erinnern, in Deutschland, und dass also dieser Rouge V, der ein oder anderen vielleicht schon bekannt, für die, die es noch nicht wissen, das ist also ein, der gehört dieser sogenannten Pickup-Szene an, also irgendwelchen Leuten, die da versuchen, so viele Frauen aufzureißen, wie sie irgendwie können, wohlgemerkt halt eben quasi die so zu bequatschen, dass sie mit ihnen willentlich natürlich Geschlechtsverkehr haben, ist ja eigentlich Sinn und Zweck dieser ganzen Nummer. Kann man jetzt von halten, was man will, ob das jetzt so ein guter Zeitvertreib ist, da irgendwie so auf Sammeljagd zu gehen, oder ob die Leute dann damit wirklich so erfolgreich sind, wie sie das meinen, oder ob das irgendwie psychologisch freundlich ist oder dies, das, jenes. Auf jeden Fall hat dieser Herr halt so eine Internetseite namens Return of Kings, wo auch ja, diverse Artikel irgendwie erscheinen, und eine so eine Glosse, kann man sagen, die er da mal geschrieben hat, war quasi, dass Vergewaltigung auf Privatgrundstücken quasi erlaubt sein soll. Und da hat er ja mittlerweile auch so ein Disclaimer ergänzt für die Leute, die es nicht gereilt haben, dass das nicht so ganz ernst gemeint war, obwohl ich es ehrlich gesagt wesentlich leichter verständlich finde als zum Beispiel so eine Glosse von so einer Luise Pusch oder so, die sich ja auch immer schön dahinter verbirgt, also der Feministin, dass das ja alles, ist alles nur witzig gemeint. Und ja, auf jeden Fall, diverse Zeitungen haben das da irgendwie berichtet, weil natürlich auch die Aktivisten natürlich sofort Bescheid wussten, dass da jetzt also Jagd auf Frauen gemacht werden soll, ne? Also das weiß man ja, ne? Ist ja logisch so, wenn irgendwelche Leute von so einem Pickup-Forum da irgendwie sich vors Rathaus stellen, dann ist es natürlich klar, dass das nicht gut sein kann für Frauen. Und ja, und da wurde dann halt auch immer behauptet, das wären Vergewaltigungsbefürworter. Manche Leute waren da, sind da sogar so drauf gewesen, dass sie dann dieses Forum dann da wieder der Männerrechtsbewegung, der sogenannten, zugeordnet haben, obwohl ja selbst auf dieser Seite da ein ziemlich prominenter Bericht drauf ist, wo halt eben steht, the men's rights movement is not a place for real men, also quasi die Männerrechtsbewegung ist kein Ort für echte Männer, und wo sie sich dann darüber beklagen, dass das ja alles nur so weinerliche Leute wären und so weiter, die keine richtigen Probleme irgendwie hätten und tralala. Also die gehören da halt nicht mit zu dieser Szene, obwohl sie da immer gerne hingestellt werden, natürlich auch von so Leuten wie dem hier David Futrell von We Hunted the Mammoth. Das ist so eine Seite, wo man auch mal nach Quellen gucken kann, wenn man jetzt irgendwie für den öffentlichen Rundfunk arbeitet. Das ist so ein richtiger Experte. Genau, so ein richtiger Experte halt eben. Ich habe gehört, der kennt auch alle Keyboard-Shortcuts. Die vielleicht auch, ja. Unvoreingenommene Neutralität ist sein zweiter Vorname. Ja, und natürlich auch wahrheitsgemäße Wiedergabe der Meinung anderer Leute. Und wohin das führt, ist, wenn man sich jetzt mal Rouge V treffen googelt aus der letzten Woche, sind die Schlagzeilen auf Google dann das Scheitern eines absurden Frauenhasserplans. Am Samstag treffen sich potenzielle Vergewaltiger. Rouge V, der Mann, der Vergewaltigungen legalisieren will. Hardcore-Sexist organisiert Treffen. Am Samstag treffen sich potenzielle Vergewaltiger. Moment. Frauenfeind ruft zum Treffen auf. Dieser Mann möchte Vergewaltigungen. Rouge V, make rape legal. Also das sind alles diese Medien, die uns nach Köln gewarnt haben, ohne genaues Wissen und genaue Hinweise, irgendwelche Vorverurteilungen zu treffen und so weiter und so fort, die immer gesagt haben, man kann das nicht jetzt irgendwie den Leuten so einfach nachsagen und so. Aber ja, dem Mann wird einfach, werden die krassesten Sachen, die übelsten Namen angehängt, Und auch den Leuten, die auf so ein Treffen gehen, irgendwie gleich zu unterstellen, sie seien potenzielle Vergewaltiger, wenn man da kein grüner Hamburger Stadtrat ist. Genau den wollte ich sagen. Na gut, wenn man nach dem geht, ist ja jeder Mann ein potenzieller Vergewaltiger. War das eigentlich ein Fake, dieses Plakat? Nee, war, das hat er wohl wirklich gesagt. Ja, nee, nee. Also das Plakat ist ein Fake, aber das hat er zu der schönen Sache, aber das ist ja Kommentar. Weiß ich, ja, ja. Das weiß ich. Also das Plakat hat er natürlich irgendwie, wahrscheinlich die AfD-Leute, die Mima bei denen, haben das wahrscheinlich gemacht. Okay. Ja, aber was ich da auch so krass fand in dem ganzen Zusammenhang jetzt mit diesem Treffen, auch wieder so, wie irre die Leute da drüber sind. Also so erste Reaktion gleich erstmal, lass mal hier kollektives, wer kann sich schneller und mehr in die Hose scheißen, veranstalten. So, da wird da irgendwie Petitionen gestartet, der Bürgermeister von Hamburg irgendwie angetwittert, so nach dem Motto, das müssen wir doch verhindern, tralalala, ne? Also wirklich wieder so, wo ich mir denke, also wenn jetzt irgendwelche Leute losrennen würden und sagen so, ja, hier wollen irgendwelche Leute hier nach Deutschland jetzt kommen und die sind doch bestimmt alle total schädlich für unser Land und das irgendwie rumtwittern, ne? Dann würden sie alle sagen so, ja, was seid ihr denn für Rassisten? Das kann doch nicht sein, so, wie kommt ihr nur da drauf? Und nur weil ihr so, ne, also, und hier so treffen sich drei Leute vom Rathaus, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, wir müssen alle antwittern. Der absolute Tiefpunkt war dann diese eine, und das hat hier auch die Lesersushi da irgendwie retweetet, die hat quasi so gescreenshottete Auszüge aus dem aus diesen Chats da auf der Seite von also hier der Diskussionskommentarspalte von Return of Kings irgendwie rauskopiert, wo die dann da irgendwie so sagen, so ja, bringt auch mal alle eine Kamera mit und filmt ihm alle schön, wenn sie austicken. Und das ist quasi so der Grund gewesen, wahrscheinlich auch, warum die diesen Kram da veranstaltet haben, so dass sie sich da hinstellen und die Leute, die sich da alle in die Hose scheißen, was sie auch schon wieder alle getan haben, die ja alle austicken, was sie ja auch schon wieder alle getan haben, ne? Mhm. Die dann da ankommen mit ihren blau gefärbten Haaren und irgendwie weil, ne? Ja. Dann da irgendwie los rumspinnen. Und der Grund, warum sie die ganze Nummer abgesagt haben, war ja dann wahrscheinlich auch, weil, also zumindest hat er das dann so geschrieben hier, Ruschwi, weil die Leute ja nicht sicher sind da bei diesen Nummern und das kann ich auch irgendwie gut nachvollziehen. Also für mich hat das beste Fazit daraus, erzähl mir nichts gezogen. Die hat getweetet, ob bei ihr der Shitstorm oder bei Ruschwi, es bringt immer Geld. Und ich glaube, Bruce Wee hat gut verdient. Also sein Name ist so viel mehr verzweifelten Männern jetzt bekannt, die glauben, so wie ihre Frauen die Esoterik-Hotlines anrufen, glauben die jetzt vielleicht, dass das Buch von dem ihnen helfen kann und wieder eins verkauft. Oder das Seminar und wieder eins. Der hat so viel Publicity, das ist unglaublich. Ja. Und das ist halt auch den ganzen Leuten, die verbieten wollen. Wie sie halt diesen Typen wirklich irgendwie so zu so einem riesigen Feindbild aufbauschen. Diesen komischen Kasper irgendwie, der eigentlich irgendwie nur so ein paar Typen irgendwie, weiß nicht, irgendwelche vermeintlichen Tipps gibt, die irgendwie auch irgendwie alle so ziemlich goofy sind. Ich habe mal ein Video von dem gesehen, wo er irgendwie mit irgendwelchen Puppen irgendwelche Bar-Situationen nachstellt und wie er da am besten die Frauen irgendwie angraben würde. Also ehrlich gesagt, ich verstehe es halt nicht, wie man aus so einem Loony irgendwie so ein fürchterliches Feindbild machen kann. Nee, vor allem auch, weil ja bei den Pickup-Artists gehört es ja praktisch zum Credo dazu, dass sie wollen es immer so haben, dass die Frau sie aufreißt dann praktisch. Sie wollen nur die Frau dahin manipulieren, dass das passiert. Ja, also das Ding ist auch, der denkt doch mal drüber nach, warum können die so einen verrückten Idioten ernst nehmen? Ja, weil die auch alle so verrückt sind. Auf der anderen Seite halt. Also für die ist das gang und gäbe, dass Leute so total grenzbehinderte Vollidioten, die am besten in der Anstalt müssten eigentlich. Ehrlich, ey. Verrückte und Bekloppte. Also ich habe diesen Esoterik-Vergleich auch nicht so aus der Luft gegriffen. Für mich ist das so ähnlich wie für Frauen halt dieses Kartenlegen oder sonst Horoskope. Horoskope. In Horoscope. Gibt es halt für Männer auch einen Anteil der Leute, die für so einfache Lösungen zu haben sind. Und wenn mir dann einer sagt, hier, lies mein Buch, mach mal einen 2 Wochen YouTube-Kurs, gib mir Geld und dann kannst du jede Frau abschleppen, die du willst, weil das versprechen diese Jungs, ja. Ich finde das extrem interessant. Ich habe mal eine Berufsberatung gemacht und das gab da praktisch so ein psychologisches Schema, wo du in einem 3x3-System praktisch eingeordnet wurdest. Halt nachdem, wie gut du im Team arbeitest und wie sehr du menschenbezogen arbeitest und ich glaube, es war 3x3x3. Oder sowas. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber auf jeden Fall halt so ein Schema, dass es halt verschiedene Kombinationen von verschiedenen Typen gab. Und ich habe mir so ein Pickup-Artist-Ding auch mal angeguckt und das war genau das Gleiche. Das ist so eine Art Pop-Psychologie, wo du halt sagst, okay, diesem Typ von Frau geht es halt um diese und diese Sache, also musst du so und so bei der vorgehen. Und das fand ich relativ lustig, dass das irgendwie so sehr, sehr ähnlich wie so ein psychologisches Einordnungssystem funktioniert. Ja, auf eine gewisse Weise sind die Leute in Rouges Alter und jünger ja auch Generation Tutorial. Ne? Ja, also, gut, das stimmt. Egal, was du gerade machen willst, du rufst YouTube auf und sagst, ich will jetzt wissen, wie man irgendwie selber Wasabi reibt oder so. Und 5 Minuten später weißt du es. Ne? Das ist ja auch eine Sache, die so vorher noch nicht da war. Und wenn Leute das einfach übertragen und sagen, oh, guck mal, mit diesem Pseudo-Pop-Psychogramm aus YouTube kriege ich mein Leben ganz toll auf die Reihe, dann gute Nacht. Ja, ja, das musst du ja eigentlich noch nicht mal vergleichen mit irgendwelchen Horoskopen oder so, sondern guck dir nur allein diese Frauenzeitschriften an. Ja, das ist auch überall auf dem Cover irgendwie von wegen, so findest du deinen Traumtypen und dies, das, jenes. Ne? Also diese riesen Doppelmoral, so nach dem Motto, die Frau kann nichts falsch machen, alles, was sie so an Ansprüchen hat und alles, was sie so an Wünschen und Sehnsüchten und so weiter hat, ist alles prima. Ne? Da gibt es auf jeden Fall nichts dran auszusetzen. Und ja, als Mann hier, dann schaff mal ran hier deinen ganzen Kram, dann mach dich mal nützlich. Und ja, wenn du nicht so nützlich bist oder in unseren Augen irgendwie ein kleiner Trottel oder irgendwie nicht so viel Selbstvertrauen hast oder so nach dem Motto so, nee, dann bist du auch ein schlechter Mensch. Das ist ein bisschen nice guy, keine Ahnung, irgendwas Zeug, ne, irgendeine Ausrede haben sie da schon, warum du das gar nicht erwarten darfst überhaupt. Also das war diese Elliot Rodger Nummer, da bin ich ja auch damals. Supreme Gentleman. Ich habe verzweifelt, wie die da plötzlich alle der Meinung waren, dass er ja überhaupt so, und der hat ja auch mehr Männer umgebracht als Frauen sogar, ne? Weil er ja auch einen riesen Hass sowieso gehabt hat, auch so auf die Leute, die er so als wertvoller angesehen hat, ne? Irgendwie so nach dem Motto, warum kriegen die denn jetzt hier irgendwie die Leute ab so und ich nicht und tralala, ne? Also der hat ja sowieso eine Macke irgendwie gehabt. Ja, die Idioten kriegen alle Bitches, aber er, der Supreme Gentleman, kriegt keine Frau ab. Ja, das ist das Typische, ne? Ja, aber ich fand das interessant bei dieser PUA, dieser Pickup-Artist-Sache, dass das unterm Strich war es halt, weißt du, mach dir einfach ein bisschen Gedanken über die Frau. So, was will die wahrscheinlich? Und dann weißt du so ungefähr. So, das war das unterm Strich und das war halt so, ja, okay. Aber Leute, die das als Erklärung oder als Manual irgendwie. Was die Leute ja auch nicht, wo sie auch immer wieder drauf reinfallen, ist, Leute, guck doch einfach mal hin, wann solche Shitstorms von irgendwelchen Leuten aktiv generiert werden. Es ist kurz bevor sie was verkaufen wollen. Zieh dir mal den Rapper B.O.B. gerade an, kommt mit so einer Scheiße wie, ja, die Erde ist flach auf einmal an und guck an, dieses Jahr soll ein neues Album von ihm rauskommen. Mhm. Weißt du, das ist einfach nur Verkaufsstrategie und so viele Leute fallen da immer drauf rein, als wenn das denn irgendeiner ernst meinen würde. Nein, es ist einfach nur, um die Scheiße, diese Scheiben zu verkaufen. Meine Fresse, wie dumm seid ihr alle? Ja, bei manchen Leuten kann ich mir das schon vorstellen, dass sie die Sachen auch so sehen, wie sie das sagen. Ich meine, Sarrazin und Perinci werden sich aber auch nicht geärgert haben. Also die haben sich auch gefreut, dass die Bücher jedes Mal... Aber ich denke mal, jetzt so eine Öffentlichkeit wie Perincis da Rede da bei der AfD, das wird schon ausgeplant gewesen sein. Ja, stimmt, Sarrazin ist aber eigentlich ein gutes Parallelding. Den hat der Erzähl-mir-nix auch noch in ihrem Vergleich drin. Ja, das stimmt, weil der hat ja im Prinzip eine sehr ähnliche Sache abgezogen, dass der einfach so, oh ja, ich habe jetzt mal einfach hier ein sehr incendiary Statement. Und okay, den Rest machen die Idioten in den Medien. Unsolicited opinions about Israel. und der hatte ja, das war ja das Lustige an dem Sarrazin, der hatte ja nichts, das war ja null Substanz, das Buch. Das war vollkommen idiotisch. Ja, Topseller, ne? Gut Werbung gemacht. Oh Mann. Ja, ich meine, das ist ja auch wieder, das ist ja auch so eine deutsche Mentalität, so einfache Lösungen, Leute, die mit klaren Worten kommen, da kriege ich auch schon so ein leichtes Kribbeln. Brauche ich nicht unbedingt. Ja, das stimmt. Das ist aber, glaube ich, menschlich so generell. Also, dass so irgendwie, also vielen Leuten halt eher Glauben geschenkt wird, wenn sie halt, oder die überzeugender sind, je mehr sie halt einfach quasi wie aus der Pistole geschossen dir einen abquatschen können, ohne Lügen erzählen, ohne rot zu werden. Und ja. Hillary Clinton? Genau. Boah, das ist eine, das gibt's nicht. Und also ich fand das ja schon immer so die am meisten überschätzte Tugend, dieses Selbstvertrauen, wenn die Leute, also ich werde da immer skeptisch, wenn so Rampensäue da irgendwie so, aber natürlich mäßig irgendwie daherkommen. Ja, eben, eigentlich sollten doch bescheidene Leute Politik machen. Das wäre doch viel besser als Rampensäue. Ja. Aber in der Art, wie ja die versucht, Gesellschaft so. Halt, ja. Na, ich weiß nicht, in Deutschland ist es ja schon, also im Vergleich zu Amerika zum Beispiel, ist es ja schon so, dass viel weniger Personenkult betrieben wird. Das ändert sich aber auch immer weiter. Ich nenne es ja auch immer gerne die Amerikanisierung Deutschlands. Ist das ja. Ja, stimmt. Das wird immer schlimmer. Andererseits, ich meine, wenn du dir so einen Brand anguckst, das war ja auch ziemlich, also da wurde ja auch sehr viel Gesicht gewählt. Also der wurde ja auch, das war ja auch so einer, der von den deutschen Frauen gewählt wurde, ne? So wie ich das. Aber bei Brand. Ein bisschen wie Kennedy. Ja, aber bei Brand hattest du schon auch, wusstest du, das ist ein Sozialdemokrat. Also gut, das weißt du heute nicht mehr. Und wären so Sachen wie mit Schröder nicht gelaufen, ne? Ja. Das ja, der ja auch von Frauen gewählt hat. Hatte die eigentlich über das, was die Prinzessinnen da abgezogen haben, dieses Behinderten-Hashtag-Ding? Haben wir am Anfang drüber gesprochen, ja. Verdammt, zu spät. Da kannst du auch gerne noch was zu sagen. Ja, wenn du noch was zu kommentieren hast. Nee, nichts Großes. Aber ich finde, die Prinzessin fasst das ganz gut zusammen. Ja, der narzisstische Prinzessinnenfeminismus, das ist den hat Old Gamer geprägt, den Ausdruck, und den finde ich sehr, sehr treffend. Ja, weil das ist wirklich so. Das sind wirklich so ein paar richtig, richtig privilegierte Mädels. Ja. Und die sacken jeden rechts und links ein, der nicht bei drei auf dem Baum ist, um ihr Schild zu sein. Ja. Du bist schwul, komm doch mal mit. Wir haben hier vorne, kann noch jemand laufen, damit uns keine Kritik trifft. Wir brauchen ja noch jemand rechts vorne bei den Senftenträgern. So eine Leute, die rufen bestimmt auch die Polizei, wenn irgendwie ein Obdachloser vor ihren Boutiquen schläft. Da bin ich mir ziemlich sicher, ehrlich gesagt. Also das. Ja. Das sind so eine Menschen. Wenn ein Obdachloser ist, ich meine. Naja, in meisten Häufigkeiten der Fälle sind es halt weiße Männer. Ja, aber für den würde die, was weiß ich, eine Uschi oder so sicher nicht zur Seite gehen. Die läuft da einfach drüber. Ha, Patriarchat. Ja, wie gesagt, die geht ganz weit davor weg und dann ruft sie schnell die Polizei an. Oh, da ist jetzt schon einer. Manspreading. Als es jetzt irgendwie die wie viel? 22 Übergriffe gab es an Weiberfasnacht in Köln irgendwie. Nur, okay, gut. Ja, und da habe ich ja auch so einen schönen sarkastischen Tweet geschrieben. Das ist nur den mutigen Netzaktivistinnen zu verdanken. Die haben das Patriarchat in die Schranken gewiesen. Ja, deswegen mir ist gerade noch was eingefallen, wo ich noch unbedingt drüber reden muss, und zwar, wo wir gerade bei Übergriffen sind. Die Taz hat einen super tollen Bericht gebracht, wo sie quasi meinten so, haha, ihr meint hier irgendwie Oktoberfestlüge und so wenig Vergewaltigung gibt's da gar nicht, wir rechnen euch das mal kurz vor. Und dann haben sie da irgendwie halt eben eine Rechnung angestellt, deren Fazit quasi sein soll, dass ja prozentual übers Jahr gesehen quasi zum Oktoberfest viel mehr Vergewaltigungen passieren als übers Jahr gesehen. Und damit meinen die dann halt so nach dem Motto, haha, haben wir euch doch gesagt. Aber was ich da quasi draus lese aus dieser Nummer ist, es sind überproportional viele Vergewaltigungen da an den Tagen im Jahr, wo überproportional viele nicht Einheimische da sich in dieser Stadt rumtreiben. Ne? Ja, und vor allem, auf wie viel mehr schwillt auch die Bevölkerung in dem Moment an, muss man ja auch gucken. Ne? Nee, das ist, ich glaube, es sind 6 Millionen insgesamt, die zum Oktoberfest gehen. Das müsste man dann vielleicht auch in Relation stellen. Ja. Ach, das ja, ist so... Na, also im Prinzip müsste man sagen, diese scheiß Fremden, warum machen die der Stadt München ihre gute Vergewaltigungsstatistik kaputt? Das sind die Österreicher, die kommen da nach Deutschland und dann halten sie sich so richtig daneben. Das lief schon, so ist schon der Zweite Weltkrieg passiert, Junge. Mhm. Österreich am Bierzelt, ja, was kann da schief gehen? Wannst du zu Furt aufhörst, dann ja, mach dich nicht mehr über meinen Held Adolf lustig. Ja? Ach, das ist hier zum Kaschbälle. Was ist denn die Zeit schon für ein Klopapierblatt geworden? Jetzt, sie haben ja auch einen Artikel über Manspreading geschrieben, also das geht doch gar nicht. Die Taz. Ja, die Zeit ist aber auch ein Klopapier. Ey, by the way, Taz, ihr müsst euren einen Artikel da über Campusrassismus ja erneuern. Jetzt könnt ihr ja nicht mehr auf meinen rassistischen Tweet linken. Der Account ist ja gebannt worden. Hurensöhne. Ja, der Manspreading-Artikel ist großes Kino. Endlich ist es soweit, dass auch bei uns endlich darauf hingewiesen wird, wie schrecklich das alles ist mit diesem Manspreading. Ich versuche mir hier gerade rauszu... Mir fällt gerade auf, da kommen bestimmt irgendwelche Kleinkinder und labern mich voll, weil ich an Don Hurensohn sage, dass ich das irgendwie von Julians Blog hätte, weil er das ja irgendwie gerade so als seine als sein Motto sozusagen hat. King Julian hat einen Blog? Mit Julian. Maurice und dem Kleinen auch? Nein, Julians Blog heißt er einfach. Kennst du ihn nicht? Kenn ich nicht. Damals mal eher so, auch so Videos gemacht, wo er sich immer sehr über Sachen ausgekotzt hat, halt sehr aktiv und aggressiv. Jetzt macht er so mit das Deutschland bekannteste Rap-Battle da irgendwie jedes Jahr einmal. Und ja, wo wir uns gerade bei gesperrten Twitter-Accounts sind und so weiter. Zwei von den Literally Who's waren ja diese Woche bei Twitter, um wie es hier bei auf dem Twitter-Account von Feminist Frequency heißt, had a great time talking at Twitter today about improving their platform. Mit mehr Verrückten, die von der Westboro Baptist Church ehemals. Ja, das fand ich auch gut. Ja, aber die ist schon lange da abgesprungen. Also das. Ja, doch egal, wie lange die da weg ist. Ey. Ja. Nach deren Logik würde das ja bedeuten, dass die immer noch so sein muss. Ja, stimmt eigentlich. Wobei, na gut, die ist ja ein recovering Shitlord so ungefähr. Ist mir ja, well. Genau, die kommt von den schwulen, hassenden Verrückten, die kann von mir aus zur Hölle fahren. Wo sie ja sowieso laut Westboro Baptist Church wahrscheinlich hinfahren wird, ne? Sie ist ja abgehauen. Also erstmal muss ich sagen, warum haben die da ganz links eigentlich die Tante eingeladen, die selber schon zugegeben hat, dass sie auf Harassment Board und so rumgehangen hat. Das Alter, die hat aber auch dicke Titten, wenn ich mal das mal sagen kann. Na, guck mal, wie das da vorhängt. Alter Schwede, Junge. Ich krieg da Rückenprobleme. Sorry, ja. Muss mal sein. So, ich muss mal wieder das Niveau komplett in den Keller reißen. Immer diese Homosexuellen, die über Titten reden. Aber, ja, stimmt, aber auch dieses Ton in Ton von Anita und Zoe ist irgendwie, es macht mir schon Angst. Wieso? Wie, weißt du, als würde ihnen so eine außerirdische Pflanze hätte sie übernommen und es wächst so langsam raus. Die Körper es sind Aliens, die menschliche Haut tragen. Menschen! Das ist so wie bei Man in Black, da ist so eine Schabe drin. Jetzt werden erstmal die Plattformen verbessert. Zuckerwasser. Ja, jetzt hat sie ganz soggy Nies. Ja, ich muss halt mein Misogyny-Quotum erfüllen. Ich bin doch ein schwuler, weißer Mann. Ich muss doch der größte Frauenhasser von allen sein. Ach, du bist auch wie Milo. Du hast Frauen so sehr, dass du nicht mal mit ihnen Sex haben willst. Ich möchte nicht mit Milo gleichgestellt werden, sonst bringe ich mich um. Aber warum setzt du uns gleich alle so schrecklich unter Druck? Weil ich halt Druck hab. So ist das. Sehe ich dich. Das macht Schlürgi Cola. Schleichwerbung. Was für eine Sorte trinkst du denn? Da es bei Penny andauernd nicht mehr die Billig-Cola gibt, muss ich mir jetzt einen 6er Coca-Cola holen. Oh. Weil Pepsi scheiße ist. Nee, Pepsi ist meine Droge. Bei mir ist so Billig-Cola. Ich trinke nur Leitungswasser. Jetzt Billig-Cola. Leitungswasser? Ja, wenn ich mich dazu mal überwinden könnte, aber das schmeckt mir nach zu wenig. Ja, ist bei mir auch so mit Wasser oder auch stilles Wasser und so. Dachte ich auch, wäre eigentlich besser für den Körper, aber noch habe ich kein Diabetes. Ich trinke eh nur Light. Hey, da verreckst du ja noch früher von. Echt? Voller Leiter macht doch dick. Was? Ja, das Süßstoff soll doch hier voll noch schlimmer sein als Zucker. Süßstoff macht Krebs und außerdem macht Süßstoff Hunger. Also ich fahre damit sehr gut, seit Jahren. Ich meine, sowieso alles, was ich mache, ist krebsschädigend. Also. Das ist sowieso, sich in die Sonne stellen, Krebs, vorm Monitor sitzen, Krebs, vorm Fernseher sitzen, Krebs, morgens aufstehen, Krebs. Das ist egal, Die was Fragen das ist, sind halt auch immer, wie viel höher sind denn die Chancen, dass du das eine von dem anderen oder davon, oder das ist ja auch glaube, die alles Chance, durch. von einem Bus überfahren zu werden, ist höher. Aber wenn ihr noch was hier habt, jetzt Thematisch. nee, mir fällt noch was Thematisches ein, nämlich ein Nachtrag zu meiner Leia Alexander-Geschichte. Da hat doch jemand ihren Schreibstil immer gelobt und sagt, das ist so ein Talent. Deswegen wollte ich halt diesen Artikel nochmal mit euch teilen hier. Ich glaube, ihren Stil auch immer sehr viel. Oh, Richtig farbige hammern für die Höhe. Alter. Also, der Artikel ist wirklich ein Meisterwerk. Also, Disaster Pieces Remarkable Soundtrack for Fez has been released on beautiful pollen-colored vinyl. Bevor wir dazu auf unsere Hasstirade gegen Lay und Phil Fish abgehen, muss ich aber dazu sagen, der Soundtrack ist geil, Disaster Piece ist extrem talentiert und die Vinyl sieht echt gut aus. Ja, das Ja, mag das muss ich alles sagen. sein, aber Guck mal, aufklappbar, das sieht doch geil aus. ein Artikel, der wenig mehr als die Presseerklärung von Polytron oder sonst wem enthält, ja, und nochmal ein Schill für irgendwelches anderes Polytron, Merchandise enthält, der hat ja nicht mal Substanz. Also das ist, wo ist hier das Writing for Minorities? Wo sind die marginalized people? Ja, das ist Wo wahrscheinlich alles in ist. China hergestellt worden. Nee, die sollen das wohl so selbst gemacht haben. Auf jeden Fall Okay. hat Fisch da irgendwie so ein Foto gemacht, wie sie da alle in so einer Halle sind oder in ihren Büros da sind und die ganzen Sachen da zusammenschustern. Du bist so ein kleiner Fischfan, Nö, aber den Soundtrack hätte ich schon gern gehabt, aber der ist ausverkauft. Shit. $40 pro Nase. Also ich weiß nicht, Nee, ich. $40 war der Soundtrack nicht, der war 23 Euro oder so. Das ist irgend so eine Special Edition von dem Wow. Spiel, die so in so einem Buchformat ist. Nee, hier steht aber, das ist der Soundtrack zusammen mit der Auf der digitalen Website Version stand das anders. Das ist der $39,99. Artikel ja Also, sogar falsch. da macht sie wahrscheinlich sogar einen Abschlag an die Lea Alexander mit. Aber ich finde es schon hart. Also das ist doch nichts als Werbung, oder? Das ist pure Werbung, ja. Natürlich. Wobei, ich weiß, sie ist ja, ist das ein Musikblog oder was bei ihr? Nein, es Nein, ist. das ist ein Blog über Videospiele und halt die Kritik von Leuten wie Soja Street, Mimi Ito, Critical Distance. Eigentlich machen die doch die ganze Zeit, also sagen wir es mal so, die würden bei, wenn jetzt GTA 6 rauskommt und direkt mit dicken Tittenfrauen da ist, dann würden sie nicht sagen, ah ja, den Soundtrack von GTA 6 kann man hier und hier kaufen Das glaube für ich nicht. 99,99. Und wenn sie jetzt anrufen. Oh, GTA 6 gibt es ja noch nicht mal hier voll der Nostradamus-Boy hier, was Gaming angeht. Can Ja. games exist without players, heißen die Artikel zum Beispiel. Oder a Design auch, ist ja richtig chess schäbig, ne? Also. learn coding with Minecraft. Wenn eine Wenn so Frau eine. einsam im Wald umfällt und niemand Genau. in der Nähe ist, wird sie dann unterdrückt. Macht es dann auch ein Geräusch. Ist der Controller überhaupt angeschlossen? Oh, GTA 5 Soundtrack will ich aber auch noch Vinyl haben, ne? Sieht auch geil aus. Sechs Vinyls. Junge, Junge. Ach du Scheiße. Warum mit den ganzen Radiostationen? Nee, ist nicht alles bei. Nee? Oh. War damals bei Vice City aber der Fall. Und San Andreas, der gab's. Weil das möchte ich eigentlich haben, so jeder Radiostation eine Nee, Vinyl. ist aber leider nicht auf Vinyl bei den alten. Ich weiß nur, dass da eine Riesenbox gab, aber ich glaube, die ist nur Weil CDs. das war schon immer die coolste Sache für die ganzen GTA-Sachen. Das war schon bei GTA 2 so, dass ich mich da einfach gerne ins Auto gesetzt habe und das Radio habe laufen lassen. Ja, bei GTA 5 hätte ich gerne einfach nur eine Vinyl von komplett Flylo FM, ey. Gute Mucke. Ah. Aber ja, wir schweifen vom Thema ab. Ja, welches Thema? Crack, Bitch, Nutten, Huren und Hurensöhne. Ja. Ich habe den Sport auch auf 18 gestellt, scheiße. Frau Alexander. Oh. Nämlich mein liebster Leia-Xander-Moment war, wo sie gemeinsam mit irgendeinem Typen, der irgendwie Shows für den BBC schrieb, sich über den Cyborg-Wolf auf Twitter lustig gemacht haben. Graham Linneman. Ne? Was? Das war der Graham Linneman oder so, der Typ, der IT-Crowd geschrieben hat. Ja, genau, genau. Ach, Glinner. Das war auf jeden Fall auch ganz schön erbärmlich. Ja. Da war ich wirklich, wirklich richtig wütend, irgendwie, als ich das gesehen habe. Ja, das war auch unter aller Sau. Dazu muss man halt sagen, der Cyberwolf, ich weiß nicht, an welcher Krankheit er leidet. Aber er ist halt auch behindert, in dem Fall wirklich. Also der hätte unter Behindernisse ruhig tweeten können. Ja. Und sie haben sich halt über sein Aussehen lustig gemacht. So nach dem Motto, haha, der so sieht ein Gamergater aus, haha. Ja, und dann nachher haben sie halt so getan, als wüssten sie das ja nicht, als wäre das nicht erkennbar gewesen, dass Cyberwolf halt... Also das Twitter-Foto ist jetzt nicht so groß, aber... Ja, aber trotzdem. Wenn man sich drüber lustig machen will, muss man sich's vergrößern und dann ist eigentlich kein Zweifel, dass man jemandem gegenüber... Ich meine, was will Graham Lynham sich über jemandens Aussehen lustig machen? Ja, der Typ sieht aus, als ist jemand mit einem scheiß Schleifgerät durch die Fresse gegangen, hätte nochmal hinterher geschissen und nochmal ein paar Mal mit der Faust reingehauen. Ist das nicht, weil er Brite ist? Nein, die Briten sind nicht hässlich, weil sie Briten sind. Lynham ist einfach nur eine hässliche Fotze, weil er einfach aussieht, als hätte die Mutter ihn ausgeschissen und nochmal reingetreten. Also ich finde, Griechen sind Briten sind hässlich, weil sie Briten sind. Ich weiß nicht, wie ich jetzt auf Griechen kam. Ich weiß nicht, mein Boy aus England, der sah eigentlich gut fickt aus, den ich hier hatte. Oh. Ja. Ich meine, ganz ehrlich, wenn das ist, warum sind es immer genau so eine Leute, die sich über das Aussehen anderer lustig machen? Ja, weil das doch immer so ist. Da kann man dann irgendwie, deswegen gucken die Leute ja auch dieses ganze Reality-Scheiß. Das ist, ich bin nicht Anthony Birch. Ja. Das ist so, ich habe so Glück gehabt, weil ich nicht der Mann in Frauentausch oder der Typ im Dschungelcamp oder was auch immer. Obwohl der Fernseher zu RTL eigentlich nur ein Spiegel sind, wo sie sich vorsetzen. Dann lachen sie sich selbst aus. Ja, das hatten wir ja in unserem kurzen Planungsstream diese Woche schon das Thema, das könnte man eigentlich auch nochmal besprechen, diese Personifizierung von allem. Das hat ja, glaube ich, auch der Herles in diesem Deutschlandfunk-Interview auch nochmal thematisiert, dass halt alles irgendwie Gesichter sind nur noch und immer weniger Inhalte in den Medien. Ne? Das zu jedem, und ich hatte halt auch gesagt, dass mich nervt, dass in jeder Dokumentation heute, wo früher einfach eine Kamera und ein Erzähler aus dem Off war, muss heute irgendein Typ oder eine Tussi halt durch das Land geschleift werden, die dann da irgendwelche gestellten Abenteuer erlebt und so ein Blödsinn, anstatt dass halt mehr Zeit für die Bilder von der Dokumentation oder von dem Beitrag oder irgendwas da ist. Aber das ist doch eigentlich, passt auch so, wie mit, wir hatten auch eben über Leia Alexanders Schreibstil und dass sie damit eine Geschichte erzählt und sowas geredet, das ist doch eigentlich fast dasselbe. Es ist halt so, es geht mehr um den Fluff und um irgendwie Entertainment und bei Leia Alexander natürlich noch um Narrative als um den eigentlichen Inhalt und oder um das, was wirklich passiert ist oder so. Ja, ich sitze auch wieder da, wo Chris auch. Teilweise hat sie ja auch sich Sachen ausgedacht, ne, die sie da irgendwie erzählt hat. Also wenn man sich mal dieses ganze Ding da von XOXO-Fest anguckt, wo sie da damals eine Rede gehalten hat und Sarkisien ja auch und solche Leute, wo sie dann so sagt, irgendwie so, ja, dann bin ich da und da hingefahren, da habe ich einen Artikel drüber geschrieben, der zwar nicht davon gehandelt hat, was da passiert ist, aber halt, wo das drin stand, so was ich sagen wollte. Und dann ja auch diese Aussage, dass sie sich da quasi auf die Seite von den Leuten stellt, die ihre Freunde sind. Und dann so, haha, ja, das ist die Verschwörung. Fuck ethics, make money. Aber apropos Schreibstil, also die Feministin für den besten Schreibstil, also für den Beklopptesten zumindest, ist ja eindeutig Laurie Penny. Habt ihr mal was von der gelesen? Also die schreibt wie so ein wie so ein Schüler in der 8. Klasse, der meint, der wird mal ein Autor und schreibt Gedichte. So schreibt die. Die schreibt, wie sie spricht. Das ist unglaublich. Zusammengefasst, ja. Ich hab ja sogar dieses eine Buch von ihr gelesen, dieses Fleischmarktbuch. Ja? Da weiß auch, dass es eigentlich mehr, also Buch kann man es eigentlich nicht nennen, eher Pamphlet, würde ich sagen. Also das ist super dünn, also wenn das mal vergleichst mit, ich habe das auch damals so Foto rausgetwittert hier mit Christina of Summers, ihrem Husto Feminism Buch, was irgendwie 5-mal so dick ist, und halt diesem kleinen Blättchen Fleischmarkt daneben. Mhm. Ja, und auch von Inhalt her, also sie bitcht da halt rum darüber, wie sie irgendwie früher in der Schule die Leute sich ihren BH ausgestopft haben und so ein Zeug da und dann auch wieder so Beschwerden darüber, dass ja Bulimie so epidemische Ausmaße hätte wegen den schlechten Frauenbildern, die da irgendwo propagiert werden. Und, ja, aber zum Beispiel, dass sich in Großbritannien die häufigste Todesart für junge Männer Suizid ist, das ist egal. Ja, das ist ja das ist toxische Maskulinität. Und ja, Männer können ja keine Frauen sein. Das ist halt das, der Fehler bei denen. Nee, die jungen Männer, die hassen Frauen einfach so sehr, dass sie Selbstmord begehen müssen. Ach so, ja. Ja, klar. Das, dann haben sie sogar noch die Zeit einer Frau verschwendet, die sie gebären musste. Ja. Ist der Punkt. Oh, boah, ja, ey. Also nicht ja, lustig. Auf jeden Fall. Dann richtet sie sich auch noch darüber auf. Also das war auch so eines der ersten Dinge, wo ich gelesen habe, dass sie irgendwie meint, man muss Hausarbeit auch bezahlen. Also, wir haben ein Recht darauf, dass sie für ihre Hausarbeit bezahlt werden. Ja, und der neueste Dreh ist ja dann die emotionale Arbeit, die sie auch noch bezahlt bekommen. Ja, das gehörte da quasi schon mit zu. Also das, da sind sie aber wieder super nah an den Islamisten dran, weil die Mutter, wenn sie stillt, kann vom Vater dafür einen Lohn verlangen. Mhm. Laut islamischem Gesetz. Also da treffen sich wieder, ist wieder die Hufeisensache, ne? Da treffen sie sich. Die treffen sich in so vielen Punkten. Aber das darfst du doch gar nicht sagen, da wirst du genoplatformt, so wie der Dawkins. Ja, das war ja eh das Geilste mit dem Dawkins. Ey Mann, der Kerl. Oder er hat es ja nicht mal gesagt, er hat nur die Meinung irgendwie gebilligt. Na, er hat das Video retweetet, dieses Comic-Video. Ja, und trotzdem hat das ja nicht gesagt. Er hat das ja nur quasi, weiß nicht, ja, endorsed. Irgendwie. Ich verstehe auch nicht, was an dem Video halt so. Ich meine. Das ist ganz normale Satire, ne? Und dass sie halt ein Meme geworden ist, das ist halt Pech. Aber das heißt Pech, da ist sie selbst dran. Ich wollte gerade sagen, man benimmt sich so halt auch nicht in der Öffentlichkeit. Da, wenn man dann. Also. Und die wusste ja, dass da Kameras laufen. So ist es ja auch nicht. Ja. Das waren doch auch ihre Leute, die mitgefilmt haben, nicht nur die anderen. Ja. Lustig fand ich auch, dass sie alle gesagt haben, dass sie den Herrn Professor Dawkins, darauf aufmerksam gemacht haben, dass die Feministin in diesem Cartoon eine reale Person ist, die dadurch verunglimpft wird. Aber bei dem Islamisten war es egal, nämlich das ist ja auch ein echter Typ, den es auf YouTube gibt, und der nennt sich irgendwie Dawa Man oder so und ist halt auch irgendwie so ein totaler Spinner, der auch die ganze Zeit so antisemitische Rants von sich gibt und sowas. Der hat dieses lustige Video gemacht, wo er da irgendwie meint, so, ja, wenn man Atheist ist, dann kann man auch das Sperma von seinem Vater trinken. Und und was ich auch so lustig fand, um auch nochmal den Bogen zu Deutschland zu schlagen, also eine von diesen Frauen, die Dawkins da ja belehren wollten, war diese Lindy West. Und da hat ja der Sargon so ein Video von ihr rausgekramt, wo sie da irgendwie meint, sie wäre als Journalistin früher angestellt gewesen, bei so einem Blatt, wo sie so über irgendwelche Schwangerschaftssachen schreiben musste und wo sie da in diesem Video so sagt, ich hätte aber keine medizinische Ahnung und das, was ich da geschrieben habe, war alles Quatsch. Und ich sollte da so Ratschläge erteilen. Und das ist auch schon mal ziemlich krass. Und das ist so eine Dame, die auch wieder von der Lesersushi retweetet wird. die auch irgendwie kennt irgendwoher. Und wo ich mir auch wieder so denke, ja. Deswegen dachte ich mir auch schon öfter. Vor allen Dingen hat sie sich auch auf die berufen, weil das ist ja auch der Gag. So neuerdings sagt ja unsere Frau Netz gegen Nazis und GEMA ist eine rechte Gruppierung. Twittert er jetzt plötzlich Sachen raus, so von wegen so, ja, viele, wir brauchen so einen neuen Namen dafür, weil viele, die da drin sind, bezeichnen sich ja selbst als linksliberal oder als liberal und links sozusagen. Und das finde ich dann auch wieder ziemlich krass, ne? Wenn ich mir überlege, dass die Frau da für so eine komische Stiftungsnummer da irgendwie den großen Satan an die Wand malen darf und irgendwie sagen darf, so ja, hier Nazis und so ein Kram, in dem Bericht über wie rechte Hassgruppen aufgebaut sind. Und dann so tritra, trullala, ja, das sind ja alles so ganz Drollige hier, so, ja, die bezeichnen sich ja selber, viele von denen, als liberal. Ja, also, da bleibt mir auch die Spucke weg, du, also shit. Kann doch nicht sein. Also, ja, wie warum hört ihr noch irgendwas zu? Warum hat die noch irgendwas zu sagen? Normalerweise, also, unmöglich. Das Geilste bei dieser Dawkins-Sache fand ich ja, als ihn dann jemand angesprochen hat, so, Mr. Dawkins, jetzt wäre wirklich eine Entschuldigung angebracht. Und er, ja, finde ich auch, aber hat die sich entschuldigt eigentlich, diese Frau? Und dann, nein, von dir! So, ich? Ich dachte jetzt von der. Hast du gesehen, wie die sich aufgeführt hat? Oh Mann, das war ein super Missverständnis. Das war richtig schön anzugucken. Ja, aber ich finde das schon nicht mehr lustig. Ich habe zu viele von diesen Missverständnissen gesehen, wo sich hinterher herausgestellt hat, man wird noch beschimpft dafür, so ungefähr. Das ist ja auch wieder, nicht jeder von diesen SJWs nimmt das ja dann freundlich, wenn man ihm sagt, ich bin eigentlich der anderen Überzeugung. Dieser Linke, der Christopher Peach, der kriegt ja auch rechts und links letzte Woche eine für seine etwas abweichende Meinung auf Twitter. Ist ja so bei der Linken, aber trotzdem hat er halt klare Meinungen zur Einwanderung und Ähnlichem, sagt halt, man muss irgendwie das begrenzen und hat dafür so viel Flack bekommen. Ich glaube, der Doktor kriegt das auch immer ganz gut mit. What? Ich habe gerade nicht zugehört. Ich sagte ja, wie der Christopher Peach die Woche auch wieder Dresche von unseren lieben Gesinnungskorrekten bekommen hat. Ja, das ist ja, er kann das ja auch sehr gut sozusagen, ne, zu dem Punkt, woran das liegen kann. Da sind ja jetzt wohl irgendwie so 35 Ex-Piraten irgendwie in die Linke rein. Und seitdem wird die Linke halt von innen richtig befeuert, ne, so als Rechtspopulisten bezeichnet, also ein Scheiß. Das, ja, ist jetzt die progressive Plattform zur Linken umgezogen, oder was? Genau, ja, so anscheinend. Und jetzt wollen sie die Linke von innen kaputt machen, sozusagen, wie sie es bei der Piratenpartei auch hingekriegt haben. Replacement Theory, laut Mr. Metocore, fand ich sehr gut. Das wird jetzt, ernsthaft, das fand ich so ein interessantes Video davon, also da merkt man halt, dass der Kerl nicht blöd ist. Aber wen nehmen die denn als Nächsten? Wer ist denn das nächste Opfer nach der Linken? Die Grünen sind schon zerfressen, die SPD auch. Danach brauchen die niemanden mehr. Ja, wahrscheinlich nicht mehr. Ne? Beziehungsweise danach fressen sie sich selber. Danach nehmen sie ihre finale Form an. Die CDU können sie sich ja eigentlich nicht holen, das ist die Sache. Was denkst du wohl, das geht schon. Ja, solange Mutti und Uschi dahin laden, schmeißt. Man darf nie den Fehler machen anzunehmen, dass sie Prinzipien haben, aber laut ihren Prinzipien ginge das nicht. Naja, also so ein katholischer Kommunismus, den kriegt man schon auch noch irgendwie hin. Die kriegen alles hin. Da wird das halt intersektionell irgendwie als Unterdrückungsform irgendwie deklariert, dass man da... Aber ich meine, ich hatte da ja auch so ein bisschen, ne, mit den Leuten, die da gegen Christopher Peach da irgendwie hetzen, ja, auch dann so mein Vergnügen, ne? Das sind die absoluten Kleinkinder, hier dann zum Beispiel einer, der irgendwie so öffentlicher Sprecher irgendwie für die Linke ist, ne? Wahrscheinlich auch zugezogener, der so denn so von mir meinte, oh, ich muss gucken, ob ich den Tweet original habe, damit ich den original zitieren kann. Und hab mich totgelacht, als ich das gelesen habe. Ich guck mal ganz schnell, bevor ich irgendeinen Scheiß sag. Ja, also das kennt man halt auch aus diesen anderen Sachen, wo das schon passiert ist, hier Atheism Plus und so, ne? Wenn die dann irgendwann sich nur alle, die nicht gepasst haben, alle aussortiert haben, dann haben sie ja nur noch sich gegenseitig. Weil dann sortieren sie sich halt gegenseitig alle aus. Das Atheism Plus, da wo am Ende nur noch die Moderatoren übrig waren. Hier, ich hab's, bevor wir zu weit gehen, sage ich halt, das ist vom Thomas Dudzak. So ist auch das Twitter-Handle direkt. Und dann kam von ihnen, gehen, Keule, ich habe schon getrollt, da wusstest du noch nicht mal, was das ist. Also wollen wir das wirklich so klären, ey? Und ich dachte mir, Alter, das war gerade so edgy, ey. Ich habe mich daran geschnitten und verblutet daran. Alter, wie kann man so peinlich sein? Und sich dabei so ernst nehmen. Ich hab getrollt, da wusstest du nicht mal, was das ist. Junge, du bist ein verfickter Wichser, der wahrscheinlich auf 9 Gags surft, Alter. Fick dich. Einfach immer schön den Steve Buscemi zurücktweeten. Hätte ich machen sollen. Hey guys, you heard about trolling? Zwei Skateboards ist traumhaft. Ja, weiß nicht. Es ist noch ein Thema am Start. Wir haben schon nach 8, also rein Dienst nach Vorschrift sind wir praktisch schon fertig. Ja, ich glaube, ich sollte mich entschuldigen, dass ich heute so giftig war. Und da will ich dann als Entschuldigung einfach nur sagen, ja, fickt euch, so bin ich halt. Tschüss. Nein. Nee, jeder kann hier machen, was er will. Hier kann. Ja, hier ist unser Safe Space sozusagen. Ja, genau. In my Safe Space. Oh no, it's reality. Das ist so, ihr wollt euren Safe Space, wo ihr euch alle umarmen könnt. Ich will meinen Safe Space, wo ich Schlammcatchen veranstalten kann. Mit heißen Nacken. Ihr habt ja einen Safe Space, wir haben unser Affengehege. Und hier wird mit Kacke geschmissen. Genau. Und wenn wir es jemals finanzieren können, kaufen wir die orbitale Affenfäkalienkanone. Unser Patreon kommt nächste Woche. Ich hoffe, ich kriege erstmal eine Küche. Ich brauche erstmal eine Küche. Es bleibt auf ewig der Running Gag. Falls ich es irgendwann, wenn wir noch streamen, schaffe, eine Küche zu kriegen, dann werde ich aber hier groß Party machen. Ich habe so einen kleinen Backofen übrig. Ja, den habe ich selbst. Ah, okay. Ich habe ja Küchengeräte, aber ich habe keine Küchenzeile. Gibt's bei euch nicht so ein Secondhand-Kaufhaus oder so? Ich habe absolut kein Geld. Ich gebe immer zu viel Geld für Vinyls und so einen Scheiß aus. Ja gut, aber im Secondhand-Kaufhaus, ich glaube, meiner hat 100 Euro gekostet und das war eine relativ große Küche. Also die sind da echt relativ, vor allem wenn man mit, oft kann man mit denen auch reden und sagen, hier so sieht's aus und dann sind die da auch recht kulant. Ja, hier seht mal, ihr Leute, wie privilegiert wir hier sind. Wir müssen hier schon uns unterhalten, bei einem Secondhand irgendeinen Scheiß zu kaufen, weil wir alle so lonely, sad boys sind. Ja, bei mir ist das eher so ein bisschen auch, dass ich das nicht einsehe. Wenn ich eine Küche brauche, dafür das X-Fache zu zahlen, dann kaufe ich sie mir lieber gebraucht. Also man muss bei mir auch alles kaputt machen, was ich sage, ne? Für Möbel immer zuerst auf eBay. eBay Kleinanzeigen, Alter, best. Da kriegst du auch Geschenk manchmal. Ja, ich habe einen super geilen Schreibtisch seit 2 Wochen von eBay Kleinanzeigen. Ich hab ein Sofa hier, das habe ich für 1 Euro erstanden. By the way, wir sind ja immer 2 gegeben. Kleinanzeigen endorsed, ne? Also, no affiliations. Wir kennen den nicht. Kein Ethikbruch, sonst kommt John Kelly gleich noch und haut uns auf den Sack. Telefonstreich. Ja, noch bevor wir fertig sind, wir müssen noch ein Wort für unseren Sponsor reinbringen. Also bitte, wählt NPD. Doch. Das ist die echte Alternative. Du bringst den raus und der schießt den, okay? Gibt es die Deutsche Biertrinkerpartei eigentlich noch? Genau. Sind die nicht mit der APPD fusioniert? Die gibt's auf jeden Fall nicht mehr. Das weiß ich, weil der damalige, der letzte Chef der hier Linkspartei, der wollte auch im Landesverband Niedersachsen der Piratenpartei Vorsitzender werden. Und alle meinten irgendwie, ja, willst du jetzt hier die Partei auch dicht machen, so wie die letzte? Vor allem hätte er vielleicht die Parteigrundsätze mitgebracht. Es hätte zumindest eine gute Party gegeben. Weil es war Freibier für alle. Und was war noch? Balkanisierung Deutschlands, glaube ich. Arbeit ist scheiße, nicht zu vergessen. Hey, über die Piratenpartei können wir auch mal in der Woche Stream machen, wenn du da Lust drauf hast, Chris, weil da hast du ja relativ viel zu erzählen eigentlich. Und mich interessiert das gerade noch mal auch nochmal ausführlich. Da muss er seine War-Flashbacks nochmal rausholen. Ne? Ich hätte vielleicht jemanden, der ganz frisch in den Aktivismus bei den Piraten eingetreten ist. Das wäre ein lustiges Ding, so ein Neutraler, dann der Chris mit seiner Erfahrung und einer, der halt irgendwie da noch Energie hat. Ich bin der Assi, der alle als Hurensohn bezeichnet, ihr Hurensöhne. Hurensohn. Nutte. Fotze. Hey, ist alles okay, ja, solange es vom Herzen kommt. Es kommt von Herzen. Der Doktor hat sich verabschiedet. Was? Nein. Niemals. Wir haben ihn hinter den Schatten gebracht. Ich muss euch einen Tipp geben, ne, damit ich auch mal so, ich will auch so eine Aufmerksamkeitsfee Rouge wie geben. Ne? Wenn die Nutte nicht gebühren will, dann musst du sie als Frotze bezeichnen. Und das F muss richtig mit Spucke kommen, richtig so Frotze. Mit P, Frotze. Jetzt kommt das, wenn du dabei auch noch so total runtergekommen und vollgesaut aussiehst und irgendwie aus dem Maul sabberst und so, dann geht das richtig gut. Kann ich am besten erzählen. Noch ungepflegten Bart, darauf stehen die Bitches sowieso gerade total, Nackenbart am besten. Ja, Löcher in den Schuhen, Löcher in der Hose. Wenn ihr so Style-Tipps braucht, zieht euch einfach McFitty rein. Und der beste Mann... Das ist noch tiefer, los, komm. Der beste Mann für eure Beauty-Tipps ist immer noch der Drachenlord. Ja, Hitler hat Rouge wie? Ach, das haben wir noch gar nicht rausgekriegt. Ah, 0,38 oder so, glaube ich. Wie viel also, habe ich? Hat er schon mal einen Bart. Das ist doch schon Triggering. Ja, ist ja kein Iraner, Schmalbart. Also, und er ist Iraner, also wahrscheinlich ist er ein Original Aryan. Oh Gott. Oh Scheiße, stimmt, der ist Arya. Was war da nochmal mit der anderen Sache? We was Kangs? That's right! We was Kings. Ja, genau, das war ja so ein Video von Mr. Metalcore. Wo es ja, das ist ja allgemein geht, fast schon so eine Bewegung. Da gab es auch mal eine Facebook-Page zu, die ist aber verschwunden. Ich glaube, die wurde gebannt. Ja, scheinbar gibt es da so ein paar verrückte Schwarze, für die Leute, die es nicht kennen, die irgendwie der Meinung sind, dass die Weißen irgendwie von irgendeinem so Wissenschaftler gebaut worden sind. So, ja, von einem uralten schwarzen Wissenschaftler. Der genau. Irgendwie das fertig zu machen. Oh, und ja, die Schwarzen waren die ersten Juden und diese. Genau, das, die ersten die Juden. Die Ägypter und waren auch alle. Schwarz. Und der erste Präsident von Amerika war auch ein Schwarzer. Es hat alles so, es ist so wie die Origin-Story von den Scientologen, so ein bisschen. Mit Sinu. Nee, das Tollste an dem Video fand ich ja. Actually believe. Das Tollste an dem Video fand ich, wo dann dieser Typ den Schwarzen immer, dem gibt er irgendwelche Namen, so halt Beethoven, Black, Mozart, Black. Die Doku ist super, das ist so eine Louis Theroux-Doku, die kann ich nur sehr empfehlen. Ich glaube, die heißt irgendwie Louis Theroux meets the Nation of Islam oder sowas, oder Black Supremacist. Die sind total abgefahren, ich find das super interessant, das ist ja die, wo Muhammad Ali hat sich ja denen angeschlossen gehabt damals. Ja, aber die sind halt auch sehr, sehr krass irgendwie. Ich glaube hier Malcolm X war ja auch mit denen liiert. Ja. Da sogar mitgegründet und wurde dann später von denen assassiniert. Angeblich. Ja, angeblich, aber sehr wahrscheinlich. Nee, aber das ist abgefahren. Und die sind wirklich auf einem Level mit den Scientologen. Also das, der Gründer von denen hat auch irgendwie Science-Fiction-Comics vorher im Gefängnis geschrieben und hat dann daraus eine Religion gemacht, so ungefähr. Das ist ganz abgefahren. Warum mache ich das nicht auch? Eigentlich, ne? Ja, weil wir leider nicht in den USA leben, wo du so eine Verrückten schnell antanzen lassen kannst oder in irgendeiner anderen behinderten, beschissenen Second-World-Country. Das Problem ist, wenn weiße das übermachen, dann endet das schlimm. Hier musst du dir deine Religion erstmal vom Staat anerkennen lassen, dass das auch eine richtige Religion ist. Nicht so ein aber es gibt aber auch Scientology bei uns, oder? Die zählen ja, aber ganz cool. Das war auch der Witz damals, die haben ja richtig Lobbyarbeit betrieben. Ja. Die haben quasi die Bundesregierung, da hat selbst quasi die amerikanische Regierung die Bundesregierung unter Druck gesetzt, dass sie diese Kirche anerkennen sollen. Das ist irre, oder? Das ist Geld, ne? Da ist arschviel Geld hinter. Ja, einfach die Leute allein, die da auch vorne dran stehen. Da gab es ja eine große... da gab es ja so ein dickes Ding bei der Scientology Kirche letztes Jahr. Da sind ja diverse Leute aus der Führung ausgestiegen und haben an so eine Dokumentation mitgemacht, wo sie da gegen diesen David Miscarriage heißt er, glaube ich, das ist der aktuelle Chef da. Miscarriage? Das, ja. Miscarriage, glaube ich. dass der also die da irgendwie heftig verprügelt haben soll, eine Nase lang und sowas, also richtig. Ach was. Durchgeknallt. Religiösen Vereinigung. Nee. Hat er den richtig den Lachs in die Fresse geklatscht? Das ist richtig der Homeboy. Und die haben dann halt so halt da alles ausgepackt über diese ganzen Machenschaften, die diese Kirche da irgendwie hat, ne? Und das waren sogar alles Leute, die damals noch dem, das gab ja bei BBC mal diese große, als BBC noch zu irgendwas gut war, hier von Newsnight oder wie diese Sendung da heißt, Dokumentation, mit dem Sweeney ist der, glaube ich, von der BBC, der Journalist, und da haben die gleichen Leute ihm halt irgendwelchen Quatsch da aufgetischt, und jetzt waren die halt in so einer neuen Dokumentation da als Aufsteiger und haben quasi gesagt, so, ja, ich habe den da damals belogen und das stimmt denn nicht, und war da so ein Kram. Es war schon ziemlich heftig, so. Wundert mich auch, dass das nach Deutschland sich gar nicht so übertragen hat. Das war letztes Jahr so eine Dokumentation von HBO oder diesem Bezahlfernsehsender aus Amerika. War 2 Stunden und halt mit dem Knaller, dass diese ganze Führung da ausgestiegen ist. Ja, im deutschen Fernsehen kam ja nicht mal Sopranos an. Kannst ja vergessen. Ja, das Lustige an dem Metalcore-Video fand ich ja, dass das ja wirklich... Das sind ja keine Ägypter gewesen, die Pharaonen waren, sondern es waren Saudis. Aber es waren. Beziehungsweise die meisten, glaube ich, nicht. Ja, aber es gab doch jetzt auch irgendwie so ein Eklat dann auch wieder um so ein Ding. Warum darf der hier den Ägypter spielen? Und der Tweet drunter war so: vielleicht weil der Darsteller Ägypter ist. Also, weil der halt nicht dunkel genug war, hat halt gleich jemand wieder geschlossen, dass das böse Whitewashing schon wieder unterwegs sein muss. Du warst ein Rassist, ey, Alter. Der Flieh-Person setzt sich mal wirklich in den Spiegel, ey. Das ist so: das ist Rassismus. Blanker, purer Rassismus, ey. Weil jemand zu weiß war, erkennst du nicht an, dass er Ägypter ist. Ey, ist ja. Hart. Ist das hart, Alter. Ja. Läuft bei denen. Läuft. Nee, so. Nee, das ist kein Rassismus. Martin Luther King ist Rassist, weil die Sprüche von dem, die waren nicht inklusiv genug. Das ja, dachte ich mir aber auch vor, das wollte ich vorhin schon so sagen, weil die Leute ja sehr gerne so Leute aus der Vergangenheit, egal was für gute Sachen die gemacht haben, ne, dann noch schön in die Scheiße rennen wollen. Da denke ich mir so, oh, wie lange wird es dauern, bis Martin Luther King und Rosa Parks so richtig einen auf den Latz kriegen? In der Kirche haben sie doch schon angefangen. Okay. Und auch das, die Hochschulgruppe People of Color Mainz hat ihn ja auch retweetet. Die hatten da so ein Meeting wohl die letzte Woche mit einer Dame aus Amerika auch. Es gab auch einen Zeitungsartikel dazu, und am schlimmsten fand ich, die US-Bürgerrechtlerin Opal Tometi spricht mit Mainzer Studierenden über neue Formen von Aktivismus. Die kommt garantiert von Black Lives Matter. Und wann war das? Oder ist das? War letzte Woche. Das wenn du den Campus-Rassismus-Tag aufmachst, findest du es. Hey, shit, ich hätte das ein paar Kumpels von mir schicken können und die wären vielleicht für mich hingegangen, um da mal von zu berichten. Ja, aber halt auch diese eine neue Form des Aktivismus, also das ist auch sowas, wir brauchen diesen Scheiß nicht auch noch. So, bestimmt keine offene Veranstaltung. Da könnte man einfach so hingehen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Naja, das hört sich, die haben das vorher auch bekannt gemacht, glaube ich. Also ich glaube schon, dass man nichts. Kann ja auch heißen. Ah nee, das war auf Color Meetup. Okay. Ja. Ja, aber da hinten ist jemand weiß auf dem Foto. Aber ist nur ein Fotograf, ich weiß es nicht. Ja, ich habe einen Kumpel, der ist Inder, der hätte da hingehen können. Ja. Oh, hallo, meine Freunde! Ich schon reden muss. Oh Gott! Und vor allem, ey, der Name schon, eine People of Color Mainz. Geil. Wenn das Weltraumaffen uns irgendwann nicht mehr schmeckt, dann lass mal umbenennen in People of Color Wuppertal. Ich bin in Wuppertal geboren und verbiete mir jede Nee, ich finde People of Color. Dann brauchen wir auch irgendwas mit K und dann European National. Und dann hast du Pocken. People of Color Köln. Oh. Pock off. Ja, wollen wir mal so langsam irgendwie zusammenräumen? Ja, ich weiß, ich bin auch schon nur noch am Shit-Talken, mir ist irgendwie ein bisschen lang. Das machen wir schon längere Zeit eigentlich, deswegen. Ja. Mit kurzen Einsprengseln. Ich habe halt gelernt, ne, an Rush V, ne, wie man berühmt wird. Das will ich jetzt auch. Ey. Ich will auch berühmt um Geld. Deswegen, das hat mir jetzt die Medien haben mir so beigebracht. Ne. Ich muss auch ein richtig perverses Schwein sein, dann kriege ich auch meine Aufmerksamkeit. Wann machst du denn YouNow-Streams? Ich bin ja nicht der Metal-Leute. Ja. Womit du auf jeden Fall keinen Erfolg haben kannst, ist mit homosexuellen Pickup, weil da gibt, glaube ich, keiner Geld für aus. Nö, du, da gibt keiner du musst Geld lernen, für. Wie du Leute kennenlernst. Ja, ja, ja. Da gibt halt keiner Geld für aus, weil das gang und gäbe in der schwulen Szene ist. Ich war so das letzte Mal, dass ich alleine am Piratenstand auf dem Christopher Street Day stand. So viele Angebote, wie ich da bekommen habe. Musste ich jetzt eigentlich losrennen und sagen, hier, Christopher Street Day ist kein... Musst nicht auch mit einem Free-Hugs-Schild rumlaufen, musst du mit Free-Fucks rumlaufen auf dem CSD. Also du wirst so viel in den Arsch kriegen an einem Tag. Das ist kein Safe Space für Heterosexuelle. Das ist total, ich habe mich voll, das ist sexuelle Belästigung so. Ich kriege da Angebote, die ich nicht annehmen will. Das geht gar nicht. Also, hast du denn auch schon gecatcalled? Ja, genau, hier, Catcalling. Schlimm, schlimm. Also, solange dir keiner an den Schwanz greift? Das schwule Angebot, das ich mal gekriegt habe, war auf dem Bosshaus-Konzert. Was? Da war halt Konzert, ich glaube, das war auf dem Wacken, das Konzert. Und dann hat sich ein Typ vor mir einfach umgedreht und mir einen Sack gegriffen. Was ein Boy, ey. Erstmal High Five von dem Typ. So, ich habe jetzt noch was Humoriges zum Abschluss für den Bildschirm. Sagst du mir etwa, dass ich eben gerade langweilig war? Nee. Das Pompe Fresse, Alter, kommt hier gleich. Junge, Junge. Komm ich hier gleich durch den Monitor geranzt. Hey, was? Was war? Warum zeigt er mir? Ah, so muss ich das machen, oder was hier? Habt ihr das jetzt gesehen? 42, Junge. Ja. Die Imtaler Asylabwehr. So ist Fasching in Österreich. Leute. Bayern. Es haben sich irgendwie, also... Leute beschwert und irgendwie. Also ich finde das super. Die haben die gleichen Panzer wie die ES. Also ehrlich. Nee, das also ich finde Fasching in allen Ehren, aber das hier ist ja echt auch schon. Bitter. Richtig, die Boys, ey. Krieg auch erstmal ein High Five. Hattet ihr das eigentlich mitgekriegt mit diesem Martin Shkreli, dieser Anhörung von dem Typen, der diesen einen Pharmakonzern gekauft hat und dann die Medikamentenpreise um irgendwie 1000% erhöht hat? Oder? Alter, das war mal pervers, ne? Wie er es die ganze Zeit abgegrinst hat. Das war der Typ, ey. Ich meine, ich will, dass der irgendwie in den Knast kommt oder so, wenn möglich. Aber der saß halt da und sie haben ihm Fragen gestellt und jede Frage hat er halt gesagt, ja ich berufe mich auf mein Fifth Amendment Right, dass man nicht beantworten muss, wenn man sich selbst beschuldigen, wenn man sich selbst belasten könnte. Das hat er bei jeder Frage gemacht. Die einzige Frage, wo er es nicht gemacht hat, ist, ob man seinen Namen wirklich Shkreli ausspricht. Da hat er dann gesagt, ja. Und dann der Typ, sehen Sie, Sie können auch auf Fragen antworten. Und das ging immer so weiter und dann haben sie irgendwann rausgeschickt und unter sich besprochen, scheiße, was machen wir jetzt eigentlich? Die Leute sind nie an irgendwas schuld. Ja, empfehle ich immer sehr, da irgendwann hat Israel doch diese Bilder vom Eichmann-Prozess freigegeben. Das ist so dieser Prototyp irgendwie. Ich habe von nichts gewusst. Ich habe nur Befehle befolgt. Ich war nur ein ganz kleiner am Schreibtisch. Aber was ich bei diesem Martin Shkreli aber auch immer so ein bisschen lustig finde, ich will ihn damit jetzt nicht in Schutz nehmen, aber das Ding ist halt, ne, er ist jetzt so eine Einzelperson, der das mit den Medikamenten gemacht hat, ne? Das macht doch jeder Großkonzern in den Staaten in der Gesundheitswirtschaft, ja. Sachen teurer machen, dass die unbezahlbar werden für Leute und so. Ja, teilweise schreiben die da irgendwie ein paar tausend Euro für irgend so ein OP-Gewand irgendwie auf, ne, was im Einkauf irgendwie $5.50 kostet oder so. Aber allgemein amerikanische Gesundheitssystem ist grausam, ey. Ist aber hier auch nicht viel besser, nur wir merken es hier nicht, weil die Versicherungen das übernehmen, aber die schrauben auch die Preise so hoch, wie sie können. Mhm. Ja. Das wird ja auf jeden Fall bezahlt. Niemand beschwert sich. Ich habe im Rettungswagenbereich gearbeitet und was ich da an Bilanzschönungen gesehen habe und Umwidmungen von Fahrten mit dem Behindertentransportwagen in Fahrten mit dem Rettungswagen, weil das damals das Dreifache gebracht hat in der Abrechnung. Also da bedient sich auch, das ist halt auch, Deutschland hat sich immer was auf seine Korrektheit und auf seine Genauheit eingebildet, Genauigkeit, aber das existiert alles so nicht mehr. Das sind Märchen aus den 70ern. So, und jetzt ist 20 nach. Jetzt machen wir den Sack zu. Ja, mach mal den Sack zu, Alter, bevor ich den Sack neu in sein Gesicht klatsch. Wir könnten noch, wenn die 4 Dutzend Zuschauer, die wir haben, Ideen haben, über was man noch Dedicated Streams machen könnte, dann können sie das ja in die Comments schreiben. Gerne. Ich sage auf jeden Fall mal bis nächste Woche, Sonntag 18 Uhr. Dann auch hoffentlich wieder mit Old Gamer. Der heute kam ja gar nicht mehr. Ja, wird seine Gründe haben. Aber hoffe, er ist nächstes Mal wieder dabei. Und ich sag mal tschüss. Jo.